Naturnahes Hören. In der folgenden Episode wurde innerhalb des Gesprächs so gut wie nichts geschnitten. Hast du irgendwas, Daniel, worüber du reden möchtest oder sollst oder musst von deinem Inneren? Nein. Ich bin gespannt auf deine Fragen, gespannt auf unser Gespräch. Es gibt ein paar Sachen, die sind mir Anliegen, aber sie drängen sich jetzt nicht singulär in den Vordergrund. Okay. Ich wollte nur fragen, hast du Mathematik unterrichtet in einem Gymnasium auch? Genau. Also du. Das Evangelische Gymnasium und Werkschulheim, ganz spannend, so nach dem klassischen Motto, möchte ich fast sagen, mit Hirn, Herz und Hand. Ja. Eine Schule, die neben der akademischen Ausbildung, also Matura, auf einem Zweig Ebene drei Handwerke zur Auswahl auch hat. Okay. Und hast du über die Mathematik-Matura auch irgendwas, Zentralmatura, mitgekriegt? Wir haben es angeschaut, ich habe es ein bisschen begleitet. Ich habe im Gymnasium bewusst und auch durchaus meinem Ausbildungsqualifikationsniveau entsprechend in der Unterstufe unterrichtet und genussvoll. Also Mathematik-Oberstufenstoff ist eine spannende Frage. Ja, aber nicht jetzt. Auch die grundsätzliche Frage, ob wir wirklich noch alle in Mathematik schriftlich maturieren haben müssen. Also ich habe dazu auch schon meine Gedanken gehabt und Sachen gesagt, aber ich habe es nicht im eigenen Tun oberstufenmäßig unterrichtet. Okay. Ja. Lob und Tadel 51 war ein Männergespräch. Wir haben uns über unser Männerbild unterhalten, war sehr interessant. Wir haben sofort über die Frauen geredet und mit vielen Ordnungsrufen haben wir versucht, wieder zur Sache zu kommen, nämlich zu den Männern. Lob und Tadel 52 war ein Gespräch eines Reisenden, der aus Siebenbürgen heimgekommen ist und erzählt hat, wie es dort war. Wir sind da sehr schnell in die Geschichte gekommen, was mich auch verblüfft eigentlich, weil Reisen ja in der Gegenwart stattfinden könnte. Und Lob und Tadel Nummer 53, ja, da geht's um eine Person und es geht um das Thema Bildung aus Sicht und im Gespräch mit dieser Person. Und diese Person ist Daniel Landau. Danke vielmals für die Einladung. 53 finde ich wunderbar, weil es eine Primzahl ist. Wirklich, so schnell könnte ich das nicht. Diese Primzahlen sind die so selten vorkommen im 1x1 als Ergebnis, gell? Das ist richtig, ja. Ich spreche mit einem Mathematiker und wir werden, Daniel, wirklich über Bildung reden. Das ist immer so ein bisschen ein Problem, weil dann 3/4 der Leute sofort ausschalten. Interessiert keine Sau. Wirklich Bildung, also wenn da drüber steht. So radikal soll man es nicht sagen. Aber das ist ja ein Bildungspodcast, wo nur die Leute einschalten, die das auch wirklich... Ich möchte es aber auch so scharf formulieren. Doch, wer sich mit Bildung einlässt und ein kräftiger Mensch ist in irgendeinem Betrieb, Universität, hat schnell Probleme eigentlich, dass er eigentlich nicht mehr der ist, der die Forschung macht, der die Eisenbahnen baut. Bildung ist immer so ein bisschen... Ja, es ist eine ganz spannende Frage. In Wahrheit ist ein Großteil meines Umfelds, unseres Umfelds, tagtäglich mit Bildung konfrontiert, sei es ganz unmittelbar über eigene Kinder, über Kinder von Bekannten, von Verwandten, Großkindern, Großenkel, weit entfernt tagtäglich damit konfrontiert oder auch im eigenen Arbeitsumfeld, wenn es sozusagen darum geht, wie man Bildung im Blick auf Ausbildung angewandt dann auch vorfindet, antrifft. Und dennoch hast du recht, diese Thematik des Bildungssystems scheint dann letztendlich die Leute wieder zu langweilen. Ich frage mich oft, ob das damit zu tun hat, dass man eigentlich in Wahrheit daran interessiert ist, um es auch pointiert zu formulieren, dass die eigene Tochter, der eigenen Sohn sozusagen einen gescheiten Latein, Mathe, was auch immer, Professor hat oder eben nicht. Und dass sozusagen das Umfeld des Bildungssystems, also wie kommen wir da wirklich gut weiter, abseits des individuellen, höchst individuellen und auch verständlichen Zugangs um das eigene Kind, dass der tatsächlich die Menschen weniger beschäftigt. Man ist heilfroh, wenn der Mathelehrer nicht deppert ist, wenn der Lateinlehrer nicht quält und wenn das Kind halbwegs unbeschadet durchkommt. Genau, die Jubelfeiern, nachdem die Tochter oder der Sohn maturiert hat, ist lustig, vor allem Matura-Effekt, die sind wohl legendär und die Bücher, Skripten, Hefte, die dann sozusagen auch fast schon rituell vernichtet werden von großen Teilen der ganzen Familie. Und hier wirklich ein Aufatmen stattfindet, das ist etwas, das beschäftigt mich schon auch, weil was heißt denn das? Also wir sehen Kinder, die kommen von rein ins Bildungssystem, also institutionalisiert gesehen den Kindergarten als erste, wichtigste, wie ich auch meine, darüber werden wir sicher noch sprechen, Bildungseinrichtung, sind, wie die Kinder sind, wissbegierig, neugierig, lernen für ihr Leben gern, stellen Fragen, oftmals so viele, dass man durchaus an eine Geduldprobe gerät, haben große leuchtende Augen und wollen am liebsten alle 5 Minuten etwas erleben, schauen herum, die Synapsen bilden sich sozusagen sprichwörtlich beim Hinschauen. Ja, und was passiert dann nach den entsprechenden Jahren, sagen wir mal 14 vom Eintritt in den Kindergarten bis eben, wenn wir an die Matura denken, bis zum 18. Geburtstag, passiert da doch etwas grundsätzlich Falsches offenbar, weil junge Leute jetzt auch abseits der Zeiten, wo man naturgemäß vielleicht weniger gern lernt, weil einem verschiedenes anderes durch den Kopf geht, aber weil die jungen Leute hier das Lernen, die Lust, die Neugier über weite Strecken verlieren und dann am Ende eben das Durchtauchen, das Motto wird, das angepasste Stillsitzen, das Verlernen der Fragen stellen zu einer erschreckenden Situation führen, wo die Leute tatsächlich froh sind, wenn sie unbeschadet draußen sind und sozusagen in das wirkliche Arbeitsleben einsteigen können. Manche, die dann halt auch entsprechend früher aussteigen, weil sie mit 14, 15 draufkommen, jetzt wollen sie aber gar nicht und auch in den Arbeitsprozess gehen, dann vielleicht später wieder draufkommen, dass sie eigentlich keine Abschlüsse nachholen wollen, Klammer auf, bin froh, dass das in Österreich jetzt vermehrt möglich ist, Klammer geschlossen. Also ja, da wird Bildung von einem lustbesetzten Teil zu etwas Quälenden, das auch da wieder die ganze Familie mit beschäftigt, wo Ehen geschieden wurden in meinem Umfeld, wo Dramen stattfinden. Naja, aber ich sehe es ja bei meinen Kindern und das ist schon für mich auch sehr verblüffend. Das Thema Mathematik ist in Wirklichkeit, da geht es nicht um das Integral oder um die Zahlenmengen natürlich und ganz, sondern es geht darum, wie gehen wir miteinander um, wenn wir erschöpft sind, im Eck, verzweifelt und die Schularbeit morgen kommt. Es gibt Väter, die schmeißen den Tisch um voller Zorn, weil das Kind nicht mehr funktioniert unter diesen Bedingungen. Es ist eine soziale, wirkliche Schule, aber das steht nicht so wirklich im Lehrplan drinnen. Das ist ein punktueller Ansatz, aber ich kann dem nur zustimmen. Was im Mathematiklehrplan, muss ich dazu sagen. Ja. Was hindert uns denn, umzudenken und davon wegzugehen, dass das Kind am ausgemacht jetzt von mir aus am 20. Mai 2016 mit 24 seiner Mitschülerinnen und Mitschüler gemeinsam eine schriftliche Arbeit ableisten soll. Wie antiquiert ist denn diese Herangangsweise? Also auf Punkt und Komma genau von allen Kindern genau das Gleiche zu verlangen. Auch darüber könnte man noch einmal reden, inwieweit ist denn wirklich gleichgerecht und was macht es denn für Sinn, bei ungleichen Voraussetzungen was Gleiches zu verlangen. Aber alleine vom organisatorischen Zugang, der ja, so behaupte ich, oft das Lernen strukturiert vorgibt und eindeutig leitet, also die Notwendigkeit der zeitlichen Taktung, dass nach 50 Minuten Häufchen eine Gruppe von Damen und Herren den Raum wechseln zu anderen Kindern, eine zeitliche Notwendigkeit, dass eben, ich wiederhole es nochmal, am 20. Mai alle die Mathematik-Schularbeit absolvieren müssen, statt einem System, wie wir es nicht nur bei Margit Rasfeld, aber auch dort in Berlin erleben, wo die Kinder lernen, selbstgesteuert und selbstbestimmt auch ihre Textbausteine, ihre Lerninhalte gut und wenn man so sagen will, mit allen Sinnen aufnehmen und sie dann auf eigenen Wunsch auch abliefern. Also es geht ja doch darum, dass diese Inhalte beim Kind, beim Jungen, bei der jungen Dame und beim jungen Herrn gut verankert sozusagen Teil ihrer selbst werden, dass sie abrufbar sind, dass sie fähig sind, mit Vernetzung stattfinden zu können, und nicht darum, dass der Vater am Vorabend dann verzweifelt, weil er ist in einer Lose-Lose-Situation, der Schüler auch, er weiß, morgen muss das stattfinden. Ich kann das ehrlich gesagt auch nicht mehr besonders hören, diese Einwürfe, dass man im Leben ja auch immer gezwungen ist, Leistung in der Sekunde zu erbringen. Ja, es gibt Fristen, an die müssen wir uns alle halten, das ist korrekt. Aber wäre ja nicht so, dass man bei diesen Fristen nicht auch zumindest teilweise mit einbezogen wird. Das ist ja ein Verhandlungsprozess im späteren Leben. Das ist nicht ein von außen aufgesetzter Schularbeitskalender, der für 25 Damen und Herren zugleich zu gelten hat. Aber um diesen Faden aufzunehmen, wenn es funktioniert, halbwegs unbeschadet, ist jeder froh, und damit ist Bildung nach wie vor halt ein bisschen so wie das Internet. Man ist froh, wenn das Telekabel im Haus ist, wenn die Leitung frei ist, schnell genug, und wenn es aber dann eine Hotline gibt, wo man anrufen kann, wenn etwas nicht passt. Die Hotline gibt's ja nicht so wirklich im Schulbetrieb. Wir haben relativ wenig Möglichkeiten, wenn Kinder oder Eltern sozusagen sich auf der ganz machtlosen Seite erleben in einer konkreten Situation, dann haben wir tatsächlich im Moment keine richtige Möglichkeit, das vielleicht auch noch anonymisiert, ganz wichtiger Punkt, verbunden damit mit dem, was wir vorher gerade gesagt haben, dass Eltern sozusagen die Sorge haben, wenn sie sich jetzt auf der Seite ihrer Kinder einmischen, dass das dann erst recht am Ende des Tages negativ für das Kind ausgeht. Also es gibt keine Möglichkeit, das aufzunehmen und hier sozusagen Einspruch zu heben. Ich wollte noch eine kurze Bemerkung noch zu dem, was du gerade gesagt hast. Man ist nicht froh, wenn das Kabel liegt, im Vergleich dazu, wenn die Schule beendet ist, sondern es ist noch schlimmer aus meiner Sicht. Man ist froh, wenn man die Zugangsberechtigung in Händen hat. Zugangsberechtigung, die Abschlussbescheinigung, und man fragt sich an der Stelle ganz wenig, wie viel denn dieser Zugangsberechtigung, dieser Bescheinigung findet sich auch wirklich in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meinen Händen, in meinem Körper, in meinem emotionalen Gefüge. Also was kann ich denn wirklich? Ich brauche einfach den Schein. Das zieht sich ja seit vielen, vielen Jahrzehnten durch, dass es um den Scheinerwerb geht und nicht um den Erwerb von breit aufgesetzter Bildung. Ich finde, wir sollten einander dringend etwas vorstellen. Beginnst du, beginne ich? Weil wenn wir zwei miteinander reden, dann hat ja jeder von uns eine gewisse Geschichte, die ja gar nicht uninteressant in dieser Sache ist. Ich höre sehr gerne zu, wenn du anfangen magst. Ich bin in Oberösterreich zur Schule gegangen, Braun am Inn, wir nennen es scherzhaft Adolf-Hitler-Gymnasium. Unser Turnlehrer war bei der SS, wir mussten Hauptacht stehen, war aber einer der nettesten Leute, wirklich. Und das war auch der Deal, wenn sich diese Leute ordentlich aufführen und wirklich, der war wirklich nett, dann war das eine Möglichkeit, das Leben nach dem Krieg auch weiterzumachen. Unser Turnlehrer eben war eben so, und wir haben nie darüber mehr geredet, außer das, was ich dir jetzt erzählt habe. Ein bisschen von meiner Familienseite her war ein sehr stark katholischer Einschlag mit Marienverehrung. Also ein sehr prekäres Informationssystem. Hier wurde mit Informationen Macht ausgeübt, nämlich Leute in einer bestimmten Haltung zu bewahren und zu verhindern, dass sie davon abdriften. Meine Oma, Viertelwienerin, hat nach dem Krieg, also war Fürsorgerin und Bund deutscher Mädchen auch und so weiter. Großvater Napola, das heißt diese intellektuelle Lehrer-Nazi-Geschichte, durfte nach dem Krieg nicht arbeiten, war aber dann Englischlehrer in Ried im Innkreis und, wie es heißt, ein sehr guter Englischlehrer. Und die beiden, also Großmutter und Großvater, haben dann nach dem Krieg Simone de Beauvoir gelesen. Und Sartre. Und ich kenne praktisch, ich kenne nur noch meine Großmutter als eine Simone de Beauvoir Tagebücher lesende Frauen, und das waren schöne Geschichten, die sie da in den Tagebüchern geschrieben hat, die Simone de Beauvoir. Und bin dann nach Wien gegangen, habe dort das Radiohandwerk gelernt, immer schon gerne Radio gehört, dann bei Ö1 auch Radio gemacht, studiert Mathematik, Physik für das Lehramt, weil mein Vater das auch gemacht hat und ich das interessant finde das nach wie vor, Und jetzt habe ich halt so eine Dreiteilung in meinem Leben, verdiene Geld eben durch Unterrichten in einem Abendgymnasium, wo Menschen mit 17 plus bei uns sind, die, sage ich jetzt mal, bei euch rausfallen, nein, also die eben aus dem Gymnasium stoppen und dann eben dann doch die Matura machen, viel Migrationshintergrund, also zweiter Bildungsweg als erste Chance de facto und mache Radiosendungen, weil es eben so schön parallel geht und Podcasts und so ein bisschen Wissensvermittlung als geldfreier Raum in der Mitte, was mich sehr viel zu den Menschen bringt und ich genieße es aber, dieses Wissen dann an unsere Schüler weiterzugeben und versuche, dass wir da einander nicht langweilen, sagen wir mal so. Das ist so meine Geschichte. Danke, sehr spannend. Ich erlebe dich, Daniel, als einen der sanftesten Twitterer. Ja, also du schreibst auch immer wieder ME dazu, was bedeutet meines Erachtens. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Aber jetzt gebe ich das an dich. Danke. Ich werde versuchen, es zu gruppieren, weil mir jetzt so vieles auch assoziativ eingefallen ist, was du gesagt hast. Ich fange familiär an. Unsere Eltern, meine Eltern, Mutter katholisch, Papa jüdisch, hatten ein ganz klares Bekenntnis sozusagen zu Wissen, zu Bildung, zu Lernen, hätten ihrerseits sozusagen auch gerne mehr gelernt, waren aber beide aus unterschiedlichen Gründen, aber auch hier vereint, finanziell und in der Lebenssituation sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, konnten sie beide nicht studieren, hätten das gerne und haben dann verschiedene Berufe erfüllt, gemacht. Der Papa sehr wissbegierig, neugierig, auch viel im Dolmetschbereich, viel dann auch Verkauf, viel bisschen Wirtschaft, Werbung, bunter Mensch, ganz viele verschiedene Berufe. Die Mutti auf ihre Art sozusagen konsequenter in einer Bank, auch immer mit der von mir schon stark wahrgenommenen Doppelbelastung sozusagen, die Familie zu haben, Arbeit zu haben, sehr, sehr lange auch oft am Abend und trotzdem auch noch nebenbei den Haushalt zu schupfen, schon auch mit dem Papa zusammen, der dann halt gekocht hat. Aber also beide auf jeden Fall klar im Konsens von Wissen, Bildung, eher finanzschwach zu Hause, aber sozusagen umso klarer vielleicht auch im Bewusstsein, wie wichtig dieses Kapital Bildung und Wissen sein kann. Klassisch in einer Kindergarten, Volksschule, die ich sehr geliebt habe, meine eigentlich zwei Volksschullehrerinnen, ich habe nach der ersten Klasse gewechselt, weil das günstiger war, dann auch vom Arbeitsweg von der Mutti, die mich halt damals noch begleitet hat, auch Nachmittag im Hort, auch das sehr gerne, also ganz positiv besetzt, wie eigentlich meine ganze, so gesehen wahrscheinlich, heute würde man sagen, glückliche Schulkarriere sehr positiv besetzt war und immer noch positiv besetzt ist in der Erinnerung. Dann im Gymnasium, im 18. Bezirk, dort auch relativ klaglos über die Runden gekommen, immer wieder mit dem Vorhalt, dass mein Bruder ein noch viel besserer, notentechnisch besserer Schüler war. Ich habe ein durchaus anständiges Zeugnis gehabt, aber bei weitem nicht immer einen Vorzug. Ich habe also von meinem Bruder der Vorzug getrennt. Sozusagen, genau. Ist ein Leiden, Daniel. Ich sag's dir, ich habe nie einen Vorzug gehabt, ich habe nie einen guten Erfolg gehabt. Aber es ist schon ein bisschen so, das ist schon eine fiese Partie, diese Vorzuggeschichten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, meine Lehrerinnen und Lehrer haben das ein bisschen verzweifelt versucht, mir das sozusagen in den Hinterkopf zu setzen. Schon auch als Floh ins Ohr hat mich jetzt eigentlich nicht besonders aus meiner Lernüberzeugung gerissen. Also okay. Ich habe die Inhalte einfach breit und gerne aufgenommen und auch, das ist ja dann auch ein Glück, relativ leicht alles gelernt und hat mich wirklich auch so ziemlich jedes Fach interessiert, also nicht immer ununterbrochen, aber einfach Grundneugier, die ich eigentlich auch noch immer habe. Aber diese Vorzuggeschichte, ich muss noch mal nachfragen, ja. Schmerzt es ein bisschen? Nein, nicht einmal im geringsten. Bei mir schon noch ein bisschen. Okay. Ich weiß aber nicht, warum. Naja, das Wort bevorzugt werden ist natürlich schon vom Duktus her eine der antiquierten Worte, so ähnlich wie die Vorladung zum Elternsprechtag oder zur Sprechstunde, also wie bei Gericht. Interessant. Klammer geschlossen. Habe maturiert und war dann relativ unschlüssig, was ich machen sollte, weil auch da ganz mit breiten Interessen behaftet. Habe dann zuerst Medizin angefangen, ganz spannend, bin dann irgendwie für mich aber drauf gekommen, dass ich sozusagen nicht, ja, nicht, ich, im Nachhinein würde ich sagen, aber das klingt so selbstbeschönigend, dass ich zu empathisch war. Ich habe tatsächlich schon beim Sezierkurs und bei allen möglichen Sachen mitgelitten und manches war mir nahezu unmöglich. Und in meiner Vorstellung dann sozusagen habe ich gedacht, ich werde sämtliche, ja, das Krankheiten das kriege ich irgendwie nicht. Ja, aber das ist dann schon wieder Richtung grenzwertig. Ich habe dann auf jeden Fall gewechselt zur Wirtschaft, was ich auch machen wollte und parallel auch die Regieren gemacht. Entschuldigung, Wirtschaft ist ja so, dass die, die wenig spüren, es am weitesten bringen. Okay, nein. Also oder ja, vielleicht, wenn ich meine unter Anführungszeichen Karriere beruflich gesehen anschaue, hast du vielleicht recht. Ich habe dann aber auch bei Wirtschaft, Betriebswirtschaft in der zweiten, die speziellen, die es damals noch zentral gab, Personalwesen und Organisation genommen, also durchaus Soft Skills, die schon sehr um den Mitmenschen gehen. Also habe jetzt nicht Kostenrechnung oder Klein- und Mittelbetriebe, sondern auch da sozusagen eher die Soft-Bereiche gewählt. Das war schon wohl eher meins. Habe das dann abgeschlossen und eben dirigieren gemacht. Das hat mich dann auch ganz viel mit Chören um die Welt gebracht. Entschuldigung, eben dirigieren, da fehlt jetzt noch irgendwas. Also wo ist dieses Dirigieren entstanden? Wirtschaft habe ich abgeschlossen, aber parallel noch dirigieren auch gemacht. Dirigieren. Also nicht auf der Hochschule, sondern in verschiedensten Privatsettings, teilweise dann auch auf der Hochschule und der Kirchenmusik. Das kann man so lernen. Also da muss man selbst kein Instrument spielen. Dirigieren heißt, die Hände mit Musiker zu koordinieren. Nein, ich hab sehr früh auch begonnen, ganz viel Musik zu machen, zu lernen. Wollte immer Klavier lernen, dann hat man mich zuerst zur Blockflöte genötigt. Ja, mich auch sein pädagogisches Unding. Ja, das war in unserer. Das war so, ja. Und ich habe meine Kinder auch genötigt zur Blockflöte. Okay. Aber sie haben es nicht gemacht. Ja. Okay, Entschuldigung. Blockflöte, da bin ich Jahre später drauf gekommen. Das ist ein wunderbares Instrument. Ja, absolut. Ja. Wirklich, wirklich schön, aber damals hat man es mir doch ein bisschen ausgetrieben. Okay. Dann wollte ich mir auch weiter Klavier lernen, dann habe ich Cello gelernt und da war ich nachträglich sehr, sehr froh, ab meinem 8. Geburtstag bis auch 10 Jahre und dann endlich das Klavier, das ich schon ab 4 Jahren selbstständig erklommen habe und wirklich zu Hause stundenlang gespielt habe. Also auf das Klavier lernen habe ich mich dann schon sehr gefreut und das hat mich dann in weiterer Folge zum Dirigieren gebracht, auch schon vor der Matura und ich habe es einfach professionalisiert und ein bisschen auch sozusagen in Kursen abgeschlossen, aber kein akademisches Diplom dazu, keinen Universitätsabschluss. Das heißt aber immer schon gemeinsam musiziert und nicht alleine. Auch zu Hause mit der Mutti und auch mit meinem Bruder. Das nicht nur weihnachtlich, sondern auch ein bisschen mehr. Also weihnachtlich muss ich schmunzeln, weil das bei meinem Bruderherz und bei mir noch immer sehr auch höchst emotional und lustig besetzt ist, dann der Mutter zuliebe auch gemeinsam zu musizieren. Ein bisschen ungeübt, beide damals, meistens der Michel Blockflöte, ich am Klavier und die Mutter zuhörend, Papa auch. Und das Lehramt, ist meine Biografie doch viel länger geworden als geplant. Bleib dran. Das Lehramt habe ich dann nachdem ich fast mit dem Betriebswirtschaftsstudium fertig war, also so in den letzten 2 Semestern, während ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, die sich auch Personalwesen bei Chören genannt hat und auch damit befasst hat, ganz, ganz spannend, wie geht man denn mit dem Umgang mit dem nächsten Chorsängerin, Chorsänger um, was ist da der Unterschied zwischen Amateurchören, halbprofessionellen Chören, wie es sie bei uns gibt und damals auch noch den Vollprofi-Chör, also nicht nur die Opernchöre, sondern auch damals ganz großartig, wie ich meine, den ORF-Chor. Während ich dieses Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich angefangen auf der Pädagogischen Akademie, damals jetzt Pädagogische Hochschule im 10. Das Hauptschullehramt, das war auch ganz bewusst für Musik und Mathematik zu machen, habe das dann kurz nachdem ich auf der Wirtschaftsuni meine Magister absolviert hatte. Alter? Bin ich dort fertig. Na, da war ich dann auch schon 30. Mhm. Start mit einem Lehramtsstudium? Na, gestartet habe ich kurz vor dem 30. und fertig geworden bin ich mit, da muss ich jetzt aufpassen, fertig geworden bin ich, glaube ich, 96, also mit dem 32. Lebensjahr, doch relativ Quereinstieg und wir waren in unserer ganzen Gruppe damals, waren wir sozusagen im Spätberuf und ich habe das sehr, sehr konstruktiv und positiv erlebt und wünschte mir, dass noch immer verstärkt im Schulwesen einsteigen können, auch aussteigen dürfen, im fortgeschrittenen Lebensalter. Du hast das Taxifahren ausgelassen. War das unwichtig, sonst hätte ich das erzählt? Das war einer an und für sich angelegter Sommerjob, aber dann auch ganzjährig betrieben, ganz spannend. Ich fahre wirklich gerne Auto, das wird manche aus meinem grünen Umfeld wahrscheinlich überraschen. Nichtsdestotrotz bekenne ich mich ganz klar dafür, dass bitte, bitte alle, die das Auto nicht unbedingt in einer Stadt wie Wien brauchen, es gefälligst stehen lassen sollen, so wie ich das auch seit vielen, vielen Jahren tue. Mhm. Taxifahren hat mir wirklich Spaß gemacht, weil die Kombination von dem Herumfahren in einer Stadt, die ich einfach heiß liebe, in alle möglichen Winkel, die ich noch nie zuvor gesehen hatte in Wien, und der ganz manchmal absurd nahen und emotional enorm bewegenden Begegnungen mit Menschen für eine Dauer irgendwas zwischen 10 Minuten und teilweise 30, 40 Minuten, wo sie einem vergleichbar wie einem Barkeeper teilweise ungeheure Sachen erleben. Also da habe ich ganz viele berührende Geschichten auch erlebt. Aber die Kombination Menschen zu begegnen in einem sehr nahen Bereich und mit denen durch meine geliebte Heimatstadt zu kutschieren, das habe ich sehr gern gemacht. Taxifahren war durchaus ein Ding, das habe ich dann auch in Summe, glaube ich, auch fast 10 Jahre gemacht, mehr oder weniger intensiv. Das war als einer meiner Nebentätigkeiten angelegt, so eben wie das Herumfahren mit Kühen in der Welt. Auch zu der Zeit hat aber sicher meinem Studienfortschritt zeitlich nicht gerade befördert. Also ich habe dann auch schon wirklich lang dadurch studiert, dass ich halt auch viel nebenbei gearbeitet habe, möchte es aber im Rückblick nicht missen. So, dann hatte ich meine Ausbildung dann sozusagen beendet, auch auf der pädagogischen Hochschule, und habe wiederum, bevor ich dort fertig war, bei den Sängerknaben angefangen, eine unglaublich spannende Zeit, wo ich auch pädagogisch ganz viel gelernt habe. Dort zuerst als Lehrer gearbeitet, habe alle möglichen Fächer unterrichtet, auch die, wofür ich nicht geprüft war, also nicht nur Musik und Mathematik, sondern auch Geschichte lang, ganz, ganz spannend. Und habe dort andererseits ein pädagogisches Setting erlebt, das fast schon skurril war, mich trotzdem auch ein bisschen geprägt hat. Wie ich eingestiegen bin, gab es dort überraschend, findet ja nicht immer wieder statt, weil die Burschen ja nur bis zur Pubertät, also das Schuljahr, wo sie pubertieren sozusagen, das dürfen sie noch vollenden. Das war aber in dem Fall, wie ich eingestiegen bin, da reden wir jetzt circa von 1995, 96 herum, waren da 2 fünfte Klassen, wobei eine davon mit einem Schüler und die andere Klasse mit 2 Schülern bestückt war, also 2 fünfte Klassen zusammen 3 Schüler addiert, beide Klassen. Ich fand das ungeheuerlich skurril, und der Grund war, weil die eine Klasse, also der eine Schüler, war sozusagen schon im 2. Semester, war immer durch die Tournee bedingt, waren das verschobene Anfänge, und die andere Klasse, die beiden, waren im 1. Semester erst. Alle 3 Burschen waren ziemlich schlau. Mit allen 3 Burschen war ich mit dem Semesterstoff nach 3 bis 4 Wochen fertig, was mir damals schon klar gezeigt hat. Und die 5. Klasse in Mathematik ist, du weißt es, gar nicht besonders leicht. Was mir damals schon gezeigt hat, wie viel pädagogisches Rauschen sozusagen passiert, dass man manchmal das Gefühl hat, man wird mit 25 in einem Semester oft nicht fertig. Also dieser Unterschied ist mir noch nie so stark bewusst geworden wie damals. Sängerknaben zuerst als Lehrer, dann als Präfekt und dann auch unterstützend in der Chorleitung, ein bisschen auf den Tourneen tätig. Und was mir dort noch immer im Gedächtnis ist, fast am allerstärksten, ist die unglaubliche Härte einer Tournee, die sich über 4 Monate zieht, zum Beispiel wie unsere Deutschland-Tournee, das war meine zweite, wo du quasi in alleiniger Verantwortlichkeit für 25 durchaus lebhafte Burschen zwischen 10, 14 verantwortlich bist, und das rund um die Uhr 7 Tage, ohne auch nur eine einzige Stunde frei zu haben. Ich sag das überhaupt nicht wehmütig oder anklagend, ich möchte das nicht missen, aber es ist eigentlich ein Wahnsinn. Mhm. Ist auch mittlerweile, muss ich dazu sagen, nicht mehr so. Ein Kaffee ist auch in dein Leben gekommen. Genau, da fehlt jetzt noch einiges. Aber ich werde es kurz fassen, weil es ja kein Daniel Landau-Podcast sein soll, sondern ein Gespräch zwischen uns beiden. Soll es das schon auch sein? Also ich finde, okay. Ich frage das schon genau. Nein, sehr, sehr gerne. Nach den Sängerknaben, wo der pädagogische Leiter und ich war damals Leiter der Öffentlichkeitsarbeit schon, das war jetzt 99, sind wir weggegangen sozusagen beide ein bisschen aus Protest auch, weil, wie soll ich das formulieren, Protest stimmt auch so nicht, aber ich besonders war sehr nahe zu Agnes Grossmann, der damaligen künstlerischen Leiterin. Finde sie unverändert eine großartige Künstlerin oder fand sie eine großartige Künstlerin. Ich glaube, sie hat viel Gutes gemacht und wir sind mit ihr gemeinsam dann sozusagen weggegangen. Mich hat sie in die Schule verschlagen, wird auch damit zusammenhängen, sage ich auch offen und ehrlich, wenn auch noch nie öffentlich, dass unsere Mutter in der Zeit gestorben ist und mich das emotional schon sehr zugebeutelt hat. Ich doch das Gefühl gehabt habe, ich möchte sozusagen in meinem Leben was ändern und gehe dann sozusagen jetzt mit nach vielen Umwegen behaftet und eigentlich wollte ich ja schon Lehrer in der Volksschule werden tatsächlich, bin ich dann sozusagen 99 endlich tatsächlich in den Schuldienst eingestiegen, eben in das Gymnasium, ins Evangelische Gymnasium und Werkschulheim, wo ich dann bis 2014, 2015 durchgehend unterrichtet habe, um jetzt in der unmittelbaren Vergangenheit in die Politik gehen zu wollen oder verstärkt bildungspolitisch tätig war ich ja schon die letzten 20, 25 Jahre auch klar auf der grünen Seite begleitend und dennoch auch dabei bleibe ich und sage ich ganz offen und klar in der Überzeugung, wir werden das nur gemeinsam können, also parteiübergreifend und nicht nur parteiübergreifend, auch in einem breiten Konsens, was wollen wir denn, dass unsere Kinder und Jugendlichen tatsächlich können, erfahren haben, erlebt haben, gefühlt haben, vollbracht haben an diesen Schnittstellen 6, 10, 14, 18 von mir aus. Also auf der Suche nach dem parteiübergreifenden Konsens. Da habe ich aber eben gleich jetzt schon diesen Verdacht, dass es da in der Politik dann mit diesen verschiedenen Parteien und Interessensgruppen so zugeht wie in der Mathematik. Man sagt, es geht um Zahlenmengen oder um Geradengleichungen, aber es geht im Wesentlichen doch darum, Zugänge zu kontrollieren, Leute abzuhalten oder zu fördern, die aus seiner Interessensgruppe sind. Wenn es gegeneinander geht und wenn es miteinander geht, dass man halt das irgendwie vernünftig und effizient betreibt. Also, aber das wird ja nie erwähnt. Ich meine, solange es die Matura gibt, wird die Matura eine Zugangsbeschränkung sein für ein Hochschulstudium. Man könnte das auch ganz anders machen. Diese ganzen Abschlussberechtigungen sind Scheine, die stimmt, die sind Schnittstellen an Übergangsstellen, die, das auch gerade erwähnt, sehr problematisch sind, weil sie überhaupt in der momentanen Situation, und das ist ja nicht nur in Österreich so, auch in Österreich vermeinen wir halt, wäre es verstärkt, die eine soziale Selektion darstellen, die sozusagen die Zugangsberechtigungen nach ein bisschen Goodwill vergeben. Ich sage trotzdem ganz klar, um jetzt nochmal bei der Matura anzudocken, wir werden uns überlegen müssen, wie wir einen universitären Zugang gestalten. Also ich bin ein bekennender Gegner von Studiengeldern, also für das Studium zu bezahlen. Ich glaube, dass es wichtig und richtig und notwendig ist, dass der Staat sozusagen auch dieser weiterführenden Ausbildung, dass er die sozusagen selbst finanziert, abgesehen davon, dass bei den Summen, von denen wir reden, tatsächlich der Verwaltungsaufwand und der Ertrag so gering ist, dass ich keinen materiellen Zuwachs für die Kosten des Studiums sozusagen erkennen kann. Aber wir werden trotzdem darüber nachdenken müssen, wie bekommen wir das organisatorisch hin, dass wir so viele Studentinnen und Studenten auf die Universitäten drängen haben, dort auch oftmals ein Setting haben, wo Menschen draufkommen, das wäre nicht das Richtige. Also hier ein Management, ein Zugangsmanagement zu finden, ist schon spannend. Aber die Selektion, also das, was sozusagen auch dem Studiengeld zu Recht nachgesagt wird, negativ, nämlich dass hier Selektion stattfindet, wer sich das leisten kann und wer nicht. Aber gerade diese Selektion findet ja überwiegend schon viel früher statt. Und Ressourcen verschwendet werden, weil eben die Selektion jetzt nicht immer optimal verläuft, wenn man schon das so haben möchte. Genau. Warte mal, da war doch jetzt noch was gerade. Ja, genau. Du hättest ja auch nichts gegen kürzere Ferien im Sommer. Ich würde die Ferien überhaupt abschaffen. Die Schule ist ein Ort, wo es immer was zum Lernen gibt. Da kannst hingehen, wenn du willst. Und wenn du das Gefühl hast, du hast jetzt wieder genug gelernt, bleibst wieder mal weg. Würde sofort den Fremdenverkehr ein bisschen entschärfen, weil man einfach dann die Flüge dann auch macht, wenn nicht jeder Depp irgendwo hinfliegt. Sage ich einmal so. Ja, also... Aber diese Ferien sind wiederum entstanden mit Kartoffelernte und wir müssen helfen am Bauernhof. Also wir haben ja so viel aus einer Entwicklung irgendwie in unserem Schulsystem, Maria-Theresia-Klassen und so weiter, was wir eigentlich mal ausräumen könnten und wieder ein, aber da würden wir ganz lange reden können. Kaffee, Daniel. Wann ist das Café in dem getreten? Café, ich war genau. nie dort. Ich bin immer nur vorbeigegangen. Aber ich weiß, dass das eine ziemliche Drehscheibe ist für Menschen, Themen und Begegnungen. Ich kann mich erinnern, wie ich das Café übernommen habe mit meinem Freund und einer Freundin gemeinsam. Haben mich ein paar Leute gefragt, wie passt denn das jetzt noch dazu? Du unterrichtest, du bist politisch tätig, du dirigierst damals noch ab und zu, das tue ich jetzt schon leider einige Jahre dann gar nicht mehr. Und jetzt noch das Café. Und dann habe ich relativ spontan damals geantwortet und habe nach Überlegung eigentlich, musste ich das ja nicht ändern, dass das schon eine Art Sukkus meines Lebens ist, an Orten beteiligt sein zu dürfen, wo Menschen sich entfalten können, sich wohlfühlen können und quasi auch Leistung bringen können. Also wie wenn hier auch am Konservatorium, wenn wo wir gerade sitzen. Ja. Wenn man es durchdekliniert sozusagen, dann ist mein Verständnis von Schule oder auch von Unterrichten, von Lehrenden begleiten, von helfen können, dass jemand anderer sein Potenzial entfaltet, ja auch so etwas. Du bist an einem Setting, an einem Ort und Lernort ist ja auch abseits von Schule zu denken, beteiligt als Lehrerin, als Lehrer und versuchst sozusagen den Ort so gut und oder in montessorischer Tradition das Unterrichtssetting so gut zu gestalten, bereitzustellen, dass die Menschen hier emotional und kognitiv einfach wunderbar wachsen können. Mhm. Beim Dirigieren auch. Also ich erlebe Dirigieren ja nicht jetzt abseits des technischen Einsatzgebens. Heißt das Dirigieren ja auch, also wenn man es jetzt nicht so energetisch oder wie auch immer formulieren will. Ich möchte da jetzt nicht in eine Psychoschiene geraten, aber ich habe schon das Gefühl, dass beim Dirigieren sozusagen du versuchst, Menschen dazu zu bringen an der Stelle und auch noch gemeinsam, das ist mir schon auch ein wichtiges Teil, gemeinsam und im Moment das möglichst Beste zu geben. Also du versuchst ihnen auch energetisch oder einfach auch durch den aufmunternden Blick, du hast vorher sehr schön draußen formuliert, wie du deine Schülerinnen und Schüler mit einem aufmunternden Blick am Anfang jeder Stunde jetzt begrüßt, das machst du während des Dirigierens nahezu ununterbrochen. Also du schaust einfach, wenn wir von einem ganz heiklen Instrument sprechen, vom Horn, du schaust dem Hornisten an und denkst dir ganz stark und musst es aber auch so empfinden, dass der das wunderbar machen wird an der Situation und versuchst dann einfach nur den Professionisten, den ich ja nicht so erklären muss, wie sie ihren Violinbogen führen oder wie er seinen Horn ansetzt, das kann der ja ohnehin alles tausendmal besser als ich, das brauche ich denen nicht zu erklären, aber ich kann versuchen, sie energetisch sozusagen gemeinsam mitzunehmen und dann zu führen. Aber Schule, Lokal ist ähnlich. Schule, Lokal. Diesen Satz spare ich mir noch kurz, aber ich wollte nur das einwerfen. Es gibt ja keine dummen Dirigenten, finde ich, weil durch dieses ständige Gezwungensein wahrzunehmen, wo die gerade spielen, wie sie ticken, ist dieses Sensorium so geschult und das schult so viel mit, dass es, glaube ich, eben nicht sein kann, dass es dumme Dirigenten gibt. Jetzt, wenn ich das so plakativ sagen kann, es gibt sehr wohl dumme Lehrer. Also, und da könnte ich jetzt auch dazugehören, aus irgendwelchen Kriterien auch, weil wir Lehrer natürlich auch mit der Wahrnehmung, obwohl wir das eben, das sind die gescheiten Lehrer, können, könnten, die haben ja diese Wahrnehmungsfähigkeit eines Dirigenten und die Leute dann zu koordinieren, auf Lernwegen zu begleiten, diese Lernwege auch zu gestalten. Aber es geht auch ohne. Ich kann in die Klasse reingehen und sagen, okay, Leute, die Tafel ist vorne und ich zeige euch jetzt Logarithmus. A plus B ist und so. Und dann gehe ich raus und am Ende des Semesters prüfe ich sie und lasse sie durchfallen. Das wird funktionieren. Das ist so ganz das andere Ende. Wir sind nicht so. Ein breiter Bogen. Ja, ich versuche es zumindest tagtäglich ich stehe jetzt doch auch schon sozusagen ein Jahr freigestellt und gehalten, nicht in der Schule. Vermisst das auch bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, dass wir alle miteinander ab und zu auch dumm sind und das ist wunderbar so. Weil ich glaube, wenn man nie in seinem Leben dumm ist, dann macht man irgendwas falsch. Also, oder dann vermittelt man eben genau das Gefühl, dass man immer alles besser weiß und alles. Das finde ich so vom Zugang her. Aber ich weiß schon, wie du das Wort dumm meinst. Weil gerade beim Dirigieren nochmal zurückkommt, kennen du und ich wahrscheinlich genug Geschichten von Dirigentinnen und Dirigenten. Dirigentinnen gibt es nicht so viel, aber von Dirigenten aus der Vergangenheit, die als ziemlich emotional dumm bezeichnet werden könnten. Also emotional schon? Menschen. Ah, wirklich? Ja. Naja, also da hat schon ziemliche also charakterlich fragwürdige Gestalten gegeben, die dann vielleicht im musikalischen Tun hervorragend waren oder im aber Ergebnis, aber sozusagen im Zeichen der Probe dann schon manche Musikerinnen und Musiker an den Rand irgendeiner einer emotionalen Verzweiflung oder auch sonstigen. Aber also dumm, da könnte man noch eine Runde drehen. Womit du auf jeden Fall recht hast, ist, dass Dirigenten in der Regel, wenn sie nicht vorzeitig irgendwie an was auch immer sterben, dass sie sehr alt werden und bis ins hohe Alter hinaus geistig frisch. Also ich vermisse den so. Anangur, das Vergnügen mit ihm noch einmal Kontakt zu haben, vor gar nicht wahnsinnig langer Zeit, also bis wer immer ihn noch gesehen hatte, könnte wohl bestätigen, dass er, also dann schon Monate auch, habe ich ihn auch nicht mehr gesehen natürlich oder erleben dürfen oder gehört oder wie auch immer, aber wer immer ihm noch begegnen konnte, kann wohl bestätigen, ein geistig frischer Mensch, ich nehme an, auch bis zum Schluss oder andere, wie Bernstein, Karajan, die bekanntesten zu reden, die bis ins hohe Alter einfach geistig sehr, sehr rege sind, weil das schon auch eine Art von rege bleiben ist. Mhm. Lehrer, Lehrerin, da gebe ich dir recht. Ich erlebe immer den Diskurs, was ist sozusagen denn wichtiger, brauchen wir, also jetzt unter der Voraussetzung, dass wir nie die optimalen Kombinationen kennenlernen werden oder ganz, ganz selten diejenige, die wissenschaftlich höchst begnadet und begeistert ist und auf der anderen Seite emotional und pädagogisch so wief, dass wir die Kinder und Jugendlichen überall hin mitnehmen. Aber wenn dann der Diskurs stattfindet, jetzt klassisch runtergebrochen bei uns auch zwischen der AHS-Ausbildung oder der Ausbildung zum Pflichtschullehrer, wo der einen Seite vorgeworfen wird, sie wäre zu wissenschaftlich und zu wenig pädagogisch und der anderen, sie wäre zu viel pädagogisch und vielleicht zu wenig wissenschaftlich, abgesehen davon, dass ich das auch nicht immer so ganz unterschreiben würde, in beiden Bereichen, ist mir schon ganz wichtig persönlich, dass Lehrerinnen und Lehrer zuallererst das beherrschen und das würde ich mir schon am Eingang überprüft wünschen, nämlich sich auf Kinder, auf Menschen an sich einlassen zu wollen, also so eine pädagogische Grundüberzeugung, eine Grund, einfach Menschen gern zu haben. Also jemand, der sagt, er mag eigentlich keine Kinder, was der in einem Klassenzimmer zu suchen hat, das wird sich mir nicht erschließen. Das Problem ist nur, dass man es vielleicht selber gar nicht so wahrnimmt und auch gut meinen, sozusagen die Kollegen, die du vorher beschrieben hast, die dann am Schluss die Leute rausprüfen, nachdem sie sie zuerst vielleicht gar nicht besonders toll unterrichtet haben in deinem und meinem Verständnis, dass sie da selber eher einen blinden Fleck haben diesbezüglich und nur sagen, na, sie bereiten sie einfach nur gut aufs Leben vor und da wird es auch so sein, dass man sie dann zuerst nicht gut erklärt und dann wird man halt einfach gefragt, da müssen wir jetzt quasi durch. Ich erwarte, und das sage ich ganz klar und wiederhole es auch deswegen noch einmal, von einer Lehrerin und von einem Lehrer zuallererst den Willen, Menschen so begleiten zu wollen, dass sie sich gut entfalten können. Also, und da geht's einfach um die Begriffe Wertschätzung, um auf Augenhöhe. Da geht's darum, die Menschen anzulächeln. Und da sind wir vielleicht auch bei dem, was du liebenswürdigerweise bei Twitter vorher festgestellt hast. Ich finde das ganz schwierig, das nicht nur auf den Social Media, sondern das spiegelt sich ja oft auch im realen Leben. Menschen heutzutage oftmals sehr abschätzig voneinander reden und nicht über die Grenzen auch des einander überhaupt inhaltlich nicht verstehen wollen oder können es hinweg sozusagen die Hand zu strecken und zu sagen, okay, ich bin überhaupt nicht deiner Meinung, nein, ich lehne sogar deine Inhalte klar ab oder von mir aus in meinem Fall, wenn ich auch schon getwittert habe, ich glaube, dass eine bestimmte Gruppierung hier bewusst auf Hass und Ausgrenzung setzt, so muss man trotzdem davon unterscheiden, dass man das letztlich auch im Gegenüber, mit dem man nicht einer Meinung ist, auf Augenhöhe kommunizieren muss. Und das ist so ein unterschiedlicher Zugang zur Welt, ob ich einfach Menschen um mich herum schätze, ohne Wenn und Aber und trotzdem klare Abgrenzung gegenüber Inhalten, gegenüber Aussagen, wie auch immer leben kann. Das merkt man bei einer Lehrerin und bei einem Lehrer auch ganz stark und dort ist es halt doppelt dramatisch, weil Kinder, junge Menschen diesen Lehrerinnen und Lehrern ja bis zu einem gewissen Punkt, wenn die das auch vielleicht noch so wollen, ziemlich bedingungslos ausgeliefert sind. Die dürfen nicht einmal rausgehen, das ist ein Gefängnis. man ist, wenn es das System sozusagen oder wenn jemand das System bedingungslos ausnutzt, dann ist es durchaus übergriffig gefährdet. Also übergriffig jetzt nicht im Sinn von körperlich übergriffig nur, sondern eben auch übergriffig im Sinne dessen, dass wir alle gehört haben und erlebt haben, vielleicht auch, dass es hier zu machtmäßigen Übergriffen kommt. Gleichzeitig geht es auch oft sehr gut, wenn ich sehe, die Kinder in der Volksschule lernen dort über Gefühle zu sprechen. Also von mir können sie es nicht haben. Oder kommt heim und sagt, ich mache mir solche Sorgen, weil. Das hat er gelernt in der Schule zu formulieren. Ja, also großartige Geschichten. Hier passiert in ganz vielen Schulen ganz großartige Sachen. Da hat sich einiges getan, also von meiner Zeit im Braunarmin. Also wir hatten viel Angst gehabt, also ich habe viel Angst gehabt, in die Schule zu gehen. Und aber das weiß jeder. Also von meiner Seite her, ich denke mir, ein Lehrer hat eigentlich nur ganz wenige Aufgaben. Die erste ist, er soll die Stimmung heben. Den Leuten soll es stimmungmäßig besser gehen, wenn er die Klasse wieder verlässt. Nummer zwei, er soll... Moment. Was? Den Leuten soll es besser gehen, wenn er die Klasse wieder verlässt. Ja, na eben, na, nicht weil er sie verlässt, sondern wenn er sie verlässt, sollen die Leute irgendwie wie nach einem Konzert gehoben sein. Danke aber für diesen kritischen Einwand. Also das ist einmal wirklich Nummer eins. Nummer zwei ist, er soll, weil er eben professionell arbeitet, soll er interessante und gute Lernwege gestalten können für seine Schüler. Das dritte ist, er soll Kontext herstellen können. Und das vierte ist, komplizierte Dinge erklären. Ende. Das heißt, ist nicht in meiner Liste, er soll kubikmetermäßig Wissen vermitteln, weil das gibt's eh in Büchern, auf YouTube und gerne auch bei mir als Lehrer, wenn man etwas nicht versteht oder nachfragt, aber ich bin nicht dazu da, Schulbücher an die Tafel zu schreiben. Mhm. Ich finde, das war's. Mehr braucht es nicht. Bin ganz bei dir. Ich möchte vor allem bei dem ersten Punkt noch einmal andocken, weil da sind wir schon auch bei einer systemischen Frage. Ah, das bringt mich auf einen Punkt. Es wird ja immer wieder gesagt, jetzt hört's mal auf mit diesen Strukturdebatten und reden wir doch über den Inhalt und was ankommt. Ich denke mir dann öfter, klar ist, das ist ja auch einer der ganz wenigen Bereiche, die ziemlich unstrittig sind, entscheiden tut sich der Unterricht im Klassenzimmer zwischen in diesem Setting, das halt stattfindet und zwar nicht nur vom Lehrer ausgehend, sondern das ist ja ein Dreigespann von Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen auf der anderen Seite und ganz wichtig auch dem Raum, der sie umgibt, also diese berühmten oder bekannten drei Pädagogen. Mhm. Dort findet Unterricht statt, ohne Wenn und Aber, dem ist zuzustimmen. Auf der anderen Seite, wenn wir fragen, was ist denn diese Strukturdebatte, dann meint Struktur in meinem Verständnis zumindest doch nur alles darauf hingehend so zu gestalten, dass dieses erwünschte Lehrerinnenverhalten und darüber hast du gerade gut umrissen, finde ich, dieses erwünschte Lehrerinnenverhalten zu die Wahrscheinlichkeit danach zu erhöhen. Und das sind Strukturfragen, also Strukturfrage nach der Taktung der Zeit. Du hast vorher erwähnt, die Verteilung der Lernzeit über das Jahr, die Ferien meinend, ich sage weiter über den Tag, wenn wir vom Ganztag reden oder hinuntergebrochen eben, dass dem biologischen Lernrhythmus einfach nicht entspricht, diese 50 Minuten Haufen und die gilt es zu bekämpfen oder dieser, ich kann es zwar nicht mehr hören, aber ich werde auch da keine Ruhe geben, selbst dieser Unterrichtsbeginn um 8 Uhr, ein Grundkonstruktionsfehler unseres Schulsystems. Wir fangen um 10 Uhr an der Abendschule, wir haben auch Vormittagskurse, aber die beginnen um 10 Uhr, es ist so schön, du kannst in der Früh noch spazieren gehen, die Leute können frühstücken, so. Ja, also eine Schule, die vor 9 Uhr jetzt aus heutiger Sicht beginnt, nämlich für alle verpflichtend, ist einfach ein Unfug, wenn man sich die Biorhythmik anschaut. Je älter, desto dramatischer wird dieser Unfug. Trotzdem soll man halt ankommen in der Schule ab 7:30 von mir aus und dort frühstücken können, dort sich bewegen dürfen, auch noch lernen können, Hausübungen machen, auch so ein Unwort. Musik vielleicht begleiten. Also das ist zur Taktung der Zeit. So, diese Strukturfragen, um da jetzt wieder anzuknüpfen, die geben sozusagen erwünschtes oder gesellschaftlich erwünschtes Lehrerinnenverhalten vor. Und der Punkt, den du da vorher gesagt hast, mit den Kindern soll es besser gehen, nachdem die Stunde stattgefunden hat und nicht, weil ich rausgehe, da bin ich ganz bei dir. Da reden wir ganz stark von dem, dass die Grundbedingung sozusagen für uns Lehrerinnen und Lehrer ist ja idealtypisch. Also nochmal, da sind geborenerweise und die Natur ist da genial wie sonst nichts, werden Menschen, jeder Mensch geboren mit dem natürlichen Wunsch nach Lernen, nach Neugier, nach Erfahren, erleben wollen. Das haben wir eh schon vorher kurz gesagt. Das heißt, diese motivationale Ausgangslage ist einfach sensationell günstig. Und unter Anführungszeichen nur das zu erhalten, wäre die Aufgabe. Und da reden wir natürlich ganz viel davon, dass wir Erfolgserlebnisse auch vermitteln müssen. Also ich glaube, das würde ich eben deswegen noch ganz gerne ergänzen oder ein bisschen nachschärfen, was du vorher gesagt hast. Also deswegen auch der Blick zuerst aufs Talent, weil ich glaube, dass Menschen positive Rückmeldungen brauchen, um sich dann auch auf das Glatteis des Nichtkönnens wagen zu wollen. Also nur dann, wenn ich gut verankert habe, ja, das habe ich gut gemacht, das habe ich gut können, das ist ein wirklich positiv rückgemeldetes Erfolgserlebnis, bin ich auch bereit, sozusagen angeleitet durch meine Lernbegleiterin, Lernbegleiter, auf die Felder zu gehen, wo ich auch Misserfolg erleben kann. Also das ist ja ganz wichtig, dass wir in der Schule auch scheitern lernen, dass wir das Positive daraus sehen, wenn wir Fehler machen, dass wir Fehler machen lernen, ist ja alles viel im Gespräch. Aber dieses Bereitstellen von Erfolgserlebnissen und immer wieder darauf hin, um auch selber darauf Bezug nehmen zu können als Mensch, ich habe schon was anderes gelernt, habe was anderes gut gemacht, warum soll ich es da nicht auch können? Ich darf da ein sehr persönliches Beispiel geben. Hat eine Schülerin in Mathematik, Unterstufe, erste Klasse. Diese Schülerin hatte irgendwie richtig Angst vor Mathematik-Schularbeiten und mir fiel aber auf, dass sie während des Unterrichts und auch bei den Hausübungen großartig war. Es gibt zwei mögliche Reaktionsmuster, kenne ich von meinen Kolleginnen, auch von mir selber. Man denkt sich, die Hausübungen macht jetzt Mutter, Vater, Nachhilfelehrerin, um Gottes Willen, die hat in der ersten Klasse schon Nachhilfe, wie soll denn das noch werden? Oder man hat einen anderen Zugang und den habe ich dann gewählt und habe mir gedacht, okay, könnte auch daran liegen, dass bei den Schularbeiten irgendein zeitlicher Druck oder sonstiger Druck bei ihr selber entstanden ist, der sie dazu bringt, bei den Schularbeiten tatsächlich zu versagen. Dann habe ich etwas gemacht, wenn ich das jetzt hier öffentlich, glaube ich, auch erstmals kundtue, weiß ich nicht, ob das, vielleicht habe ich Glück, genau, ob das gescheit ist. Ja. Vielleicht habe ich Glück, nämlich jetzt nicht für mich, sondern für die Schülerin. Ich glaube, es ist schon verjährt, weil es ist über 10 Jahre her. Und habe eine Schularbeit gegeben, und zwar ganz bewusst, die relativ leicht war. Und habe dann auch noch so positiv die hinkorrigiert in der ersten Klasse, dass die sensationell ausgegangen ist. Und da hat diese Schülerin sogar, ich glaube, ihr erstes sehr gut in Mathematik gehabt. Sie dürfte in der Volksschule war schon rechnen, Mathematik ein Thema. Das habe ich mir dann auch noch angeschaut. Und dieses sehr gut, wie sie diese Schularbeit zurückbekommen hat, das werde ich einfach nicht vergessen, was da unglaubliches Staunen war in ihren Augen, wie die aufgegangen sind, wie die geleuchtet haben und sowas von ganz körperlicher Freude. Das war einfach dermaßen schön, jetzt auch für mich. Jetzt aber, um das nochmal auch zu schärfen, ich habe da nichts geschenkt. Ich war mir dessen bewusst. Hier gilt es einfach, eine Leistung zu erbringen, die jetzt in dem Fall offensichtlich gut so dosiert war, dass es die meisten Kinder sehr gut genommen haben. Das ist aber eine sehr interessante Geschichte. Hat ein bisschen was mit der Weihnachtsamnestie zu tun oder mit alle 7 Jahren werden die Gefangenen freigelassen oder die Schulden erlassen. Weil ein Erfolg natürlich schon sehr stark abfärbt auf das, wie man sich den Rest des Tages fühlt und bei der nächsten Schularbeit. Ich habe das für meine Sache so gelöst, dass ich im Physikunterricht am Abendgymnasium in manchen Modulen, also in manchen Fächern praktisch oder Gruppen, ich möchte, dass die Leute da sind. Ich möchte mit ihnen reden können, ich möchte, dass sie mitreden, dass sie sehr stark lernen im Dasein. Und nicht da sein. Wir haben also ja keine Gitter bei unserer Schule. Das heißt, die könnten auch nicht kommen, sind Erwachsene oder junge Erwachsene. Und ich mache dann so, wer an den meisten Stunden erfolgreich teilnimmt, kriegt ein sehr gut auf den Daseinsanteil, also auf den Lernanteil. Wenn man nicht, dann muss man einen Test machen. Im Prinzip wissen die Leute, sie ersparen sich den Test, wenn sie an den Stunden teil sind. Und ich sage dazu, warum ich das mache, weil ich die Verantwortung übernehme über das Lernen, wenn sie da sind. Ich bin ein Lehrer, ich bin ein Profi. Wenn sie da sind, garantiere ich dafür, dass sie etwas lernen. Und dann schauen sie so, da übernimmt einer die Verantwortung über etwa. Aber das ist ja eigentlich seins, ja. Also, und das ist sehr schlüssig. Das heißt, die schauen dann, dass sie an den 80% entsteht dann immer in der Diskussion, weil ich möchte ja nicht schlecht wegkommen. Wenn das in der Zeitung steht, Lehrer ließ uns nur 50% der Stunden, schmiss uns nach und gab mir ein sehr gut. Nein, ich möchte, dass sie an den meisten Stunden da sein. 99% wäre zwänglerisch, also 80 pendeln wir uns immer ein. Und wenn sie dann zu wenig also da sind, dann müssen sie beim Test nur die Dinge machen oder nachweisen, dass sie können, die sie versäumt haben, weil für die anderen übernehme ich ja die Verantwortung. Und das, glaube ich, funktioniert ganz gut, weil es ihnen auch, weil es die Verantwortungen schöner teilt. Ich übernehme für das, wenn sie da sind. Sie übernehmen über ihre Teilnahme der Verantwortung, wenn sie nicht da sind und das ist mehr als nur ein bisschen was, dann müssen sie es einfach nachweisen, dass sie gelernt haben. Sind wir bei einer schwachen Stelle? Was mir furchtbar auf die Nerven geht in dieser ganzen Schulsache, ist dieses Noten geben und prüfen müssen. Ich finde, das sollte jeder in irgendeinem, es gibt das magistratische Bezirksamt, die sind für den Pass zuständig, da sollen sie bitte auch ihre Kenntnisse in Mathematik nachweisen. Ich helfe ihnen, das beizubringen. Und ich freue mich sehr über diese Zentralmatura, weil das eben der Schritt in diese Richtung ist. Ich kann unterrichten als Mathematiklehrer, wie ich will, wie ich es für gescheit finde. Der Staat kann prüfen, wie er möchte. Und wenn er das so prüft, wie er es jetzt macht, erfährt er das, was er erfahren möchte. Was auch immer das ist, ja. Ich halte nebenbei diese Aufgaben für die Zentralmatura für extrem gut. Sie prüfen wunderbar Zusammenhänge ab. Man kann sie aber nicht lernen mit den Schülern, weil im bestehenden System, wo ich Ihnen das Wissen vorgebe, werden Sie diese Aufgaben nicht schaffen. Sie müssen das Wissen selbst konstruiert haben. Sie müssen sich also selbst auch die Mühe gemacht haben, zu lernen. Und Sie können es nicht an den Lehrer delegieren, dass er Ihnen das Wissen davor vormacht, an der Tafel, wie der Kasperl. Das heißt, bei dieser Zentralmatura sind die Lehrer gefordert, weil sie Nerven bewahren müssen. Ich muss gut Mathe unterrichten. Das reicht völlig aus. Ich muss Ihnen dieses Testformat beibringen, dass es nicht überrascht. Aber die Lehrer, die Schüler sind gefordert und auch die Eltern, das auch ernst zu nehmen und sagen, Moment, wir lernen da und nicht der Lehrer. Das wird so schön und ich hoffe, dass wir das alle durchhalten. Mhm. Finde ich gut. Du hast beide Teile von dem, was du jetzt gesagt hast, widersprechen Sie. Fand ich sehr spannend. Nein, sie führen zum gleichen hin, nämlich das Thema, das dahinter steckt, zumindest in meinem Verständnis, wäre Selbstverantwortung für den eigenen Lernerfolg übernehmen. Mhm. Das wäre vielleicht auch noch ein Punkt, den ich ganz gerne in dein wunderschön zusammengefasstes Kurzcurriculum jeder Lehrerin und jedes Lehrers hineinnehmen würde. Also hier schon auch sich zumindest als mitverantwortlich dafür zu erleben, dass Schülerinnen und Schüler immer mehr und immer verstärkter Selbstverantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen. Das muss man aber erst beibringen. Genau, also sie dabei zu begleiten und dein Algorithmus oder deine Methode mit diesen 80% und wenn du die nicht erfüllst, dann musst du es ist quasi deine Verantwortlichkeit, ob du anwesend bist oder nicht, aber du hast dann eben auch mit entsprechenden Konsequenzen zu rechnen. Für den Rest kann ich schon Verantwortlichkeit übernehme, das finde ich einen schönen Teil. Und so wie du gesagt hast, die Zentralmatura ist durchaus auch geeignet, diesen zweiten Teil zu übernehmen. Zentralmatura, da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz, ganz, ganz viel. Ihr könnt dann fast einen eigenen Podcast zumindest auch darüber gestalten. Ja, ich verstehe gut, dass der Staat die Verpflichtung nahezu hat, zu schauen, dass am Schluss von 12 Jahren Unterricht oder jetzt an der Stelle halt von mir aus 8 Gymnasial- oder BHS-Jahren oder wie auch immer, also dass da ein gewisser Standard da ist. Kostet und ja viel Geld, der zahlt jede Menge. Wir genau, zahlen jede Menge, wir sind der Staat. Genau, und das sozusagen, um dann auch den entsprechenden Abschluss quasi zu standardisieren, aber vor allem auch um zu schauen, ob diese Investitionen, die wir da in jedes Kind, in jeden Jugendlichen tätigen, ob die auch erfolgreich ankommen. Und auch nebenbei, klar, auch die Qualität von Unterricht nebenbei zu prüfen. Ich glaube, das ist überhaupt keine Frage, das finde ich einfach großartig. Ich glaube, was man sich anschauen muss, ist tatsächlich im Detail, jetzt um Mathematik auch nochmal zu benennen, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir schon zu einem früheren Zeitpunkt, nennen wir es mal Ende der Pflichtschulzeit von mir aus, tatsächlich, also im Gespräch war die mittlere Reife, also eine Phase einziehen, wo wir sozusagen grundlegende mathematische Kenntnisse wie das Überschlagrechnen, Prozentrechnung, also das, von dem wir halt glauben, dass tatsächlich jede und jeder das im weiteren Leben mathematisch oder rechnerisch ist es dann vielleicht eher auch brauchen kann, das hätte ich schon einmal gerne gewährleistet. Und dafür würde ich mir manchmal wünschen, dass wir zumindest hinterfragen, ob denn wirklich jede Schülerin und jeder Schüler in Mathematik schriftlich maturieren muss. An sich ist diese Zentralmatura, glaube ich, gut, aber ich würde mir auch hier einen mutigeren Überlegungsschritt wünschen, das breiter aufmachen zu können. Also in welchen Fächern müssen wir denn wirklich zwingend maturieren? Ich glaube, Sprache, da sind wir relativ schnell d'accord. Aber auch da ist die Frage, muss das schriftlich sein, muss das mündlich sein vielleicht? Weil argumentieren lernen ja auch eine Tugend ist. Also da würde ich mir schon noch Überlegungen wünschen. Einen Vorschlag, den ich schon einmal gebracht habe und zu dem ich mich auch bekenne, ist eine Art Teilzentralisierung. Also eben so ein gemeinsamer Teil, den wir sozusagen für alle verbindlich haben und dann aber auch ein Teil, wo die Lehrerin, der Lehrer, das kann ich mir zum Beispiel in Deutsch für auch für die literarischen Formen vorstellen, sozusagen in seiner oder ihrer Leidenschaft, die man mit der Klasse teilt, auch individuelle Teile der Zentralmatura additiv dazugeben kann. Ich würde die Mathematik, wie sagt man, deklassieren, also von einem Hauptfach zu einem Nebenfach downgraden, weil einfach die Leistungen, die wir als Mathe-Lehrersystem bisher erbracht haben, einfach zu gering sind. Die Leute können nicht Prozent rechnen, sie können Schlussrechnen nur unter wenn die Bedingungen gut sind. Die Leistungen der letzten Jahrzehnte sind so schlecht, dass wir einfach echt lange Zeit einmal, so wie Musik, Geografie, Geschichte, Mathematik einmal, und wenn das wieder gut funktioniert, na dann vielleicht wieder als Hauptfach. Ich verstehe deinen Punkt und finde ihn hübsch pointiert, aber womit ich immer ein ganz großes Problem habe, ist diese grauenhafte Wunsch oder Automatismus, dass wir rein. Diese Reihungen, also die Begrifflichkeit von Haupt- und Nebenfach, ja. Immer widerlich, ich weiß, woher es kommt, und es hängt mit Schularbeiten zusammen und damit, dass es verpflichtend ist für alle, dass es sozusagen die Fächer sind, anhand derer schon in der Volksschule ausgesiebt wird und um eben diese sagenhaft dumme Teilung mit bereits 10 Jahren herbeiführen zu können, werden auf diese Fächer, die wir dann auch weiterführend als Hauptfächer reflektiert. Also diese Hierarchie, die sich dann weitersetzt, auch in nicht nur die Schulen untereinander, also ganz oben ist dann AHS-Professoren jetzt unterhalb der Uni, aber dann kommen irgendwo vielleicht die Hauptschullehrer, dann ein bisschen die Volksschullehrer und dann ganz unten die Sonderschullehrerinnen. Also diese wirklich widersinnige und zutiefst ablehnenswerte Hierarchie, die in den Kindern und auch in den Lehrerinnen und Lehrern teilweise sowas wie erste, zweite, dritte, vierte Wahl auslöst oder eben auch diese Haupt- und Nebenfächersystematik. Also ich sage aus Lehrersicht, für mich war Musikunterricht immer wesentlich wichtiger Hauptfach. Für mich persönlich ist Musik auch ein Teil, ohne dem ich mir das Leben nicht vorstellen kann. Und das wollte ich immer auch gerne den Schülerinnen und Schülern vermitteln. Und das ist streckenweise, glaube ich, auch ganz gut gelungen. Aber ich meine nur, diese Musik unterrichten war schon einmal wesentlich aufwendiger als Mathematik zu unterrichten, jetzt abseits davon, dass man über die Abgeltung der Zeit, die aber eh passiert, die halt durch Vorarbeiten und Nachkorrekturen und so weiter stattfindet, mehr Zeit wahrscheinlich mit dem Mathematikunterricht, aber emotional ist Musikunterricht anstrengender und davon Haupt- und Nebenfächern zu reden, ist ein bisschen, das folgt dem Selektionsalgorithmus, dem wir ganz viel entgegensetzen sollten. Ich habe darüber nachgedacht, warum diese Fächer eigentlich so noch da sind, weil sie stammen ja aus einer Zeit, in der man die Welt entdeckte und man musste irgendwie den Inhalt der Forschungsschiffe dann sortieren. Rührt es sich, dann ist es Biologie, ist ein Stein, dann ist es Geologie. Und irgendwie ist das geblieben, dass ja eigentlich in unserer Welt, wo man eigentlich das meiste jetzt kennt, interessanter sind die Zusammenhänge zwischen den Dingen, dass eigentlich ein Unterricht, der nach Themen funktioniert, zumindest einmal in einer Einführungsstufe, finde ich angenehmer, besser, zeitgemäßer wäre, um dann, wenn man der Typ dafür ist, wenn man sich interessiert, spezialisieren möchte, in den Fächern weitermachen könnte. Wir haben versucht, am Abendgymnasium in den Einführungssemestern Themenunterricht zu machen, wo es auch geht, Deutsch zu lernen anhand der Inhalte. Und das ist in Mathe, erstes Kapitel, Zahlenmengen, nicht so lustig, Deutsch zu lernen. Wenn man es mit einer Themenwoche macht, die sich dann abwechseln und die Lehrer diskutieren untereinander, was wird das Thema der übernächsten Woche sein, damit wir ein bisschen planen können, macht es viel mehr Spaß, weil die Lehrer plötzlich miteinander reden. Wir können über ein Thema Vokabular und Sprache bilden. Und wir setzen dort an, wo wir ansetzen können, nämlich bei uns selbst, weil wir Lehrer plötzlich einmal pro Woche miteinander reden und nicht mehr in den Klassen verschwinden. Und was glaubst du, wird es das Projekt weitergeben? Ja oder nein? Daniel? Wenn du so sagst, wahrscheinlich nein, aber nein, weil wir wünschen das ja. Nein, wir haben ein Semester gezeigt, dass es wunderschön funktioniert. Und dann, ich habe mich heute noch erkundigt, es gibt keine Interessenten, die es unterrichten wollen. Ewig schade, weil ich glaube einfach, wenn man ein Loch in den Boden gräbt und Blumenzwiebel reingibt zu Beginn seiner Schullaufbahn im Herbst und dann gemeinsam das macht, man Erlebnisse sammelt, man die Sprache dabei lernt, im Frühling dann die Tulpen sieht, auch wenn man nicht mehr in der Schule ist, wenn man irgendwie was anderes wieder macht, fährt man vorbei und man sieht das. Es ist eigentlich ganz furchtbar, finde ich. Und das sind halt irgendwie... Ich höre schon die Stimmen von mir, die sagen, das ist alles wunderbar, aber das soll man bitte in der Volksschule machen, die Blumenzwiebeln eingraben und sie wachsen sehen. Genau, das war die Stimme bei der Konferenz. Alles wunderschön, aber das hört sich nach Volksschule an. Ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen. Ja. Ich glaube nur, es ist nie zu spät und kann nie schaden, wenn man jedes Jahr Blumenzwiebeln einsetzt. Ich habe Mathematik anhand der Bestandteile im Boden unterrichtet. Ja, wunderbar. Und das andere war, was immer das war, das kriegen wir in unseren Strukturen nicht abgebildet. Wie sollen wir die Lehrer einteilen? Hast du es nicht bezahlt? Bezahlt. Aber wenn ich das schon immer höre, es kriegen wir nicht abgebildet, dann meint das meistens letztlich diese bezahlt. Eigenen Treffstunden zum Beispiel zwischen euch, die wunderbar sind und Schule und Lernen ausmachen sollten, die werden ja oftmals nicht finanziert. Aber der springende Punkt war, mein Ansatz war, wir werden nicht mehr arbeiten. Wir werden nur ehrlich arbeiten. Das heißt, wir kriegen ja bezahlt pro Stunde eine Vor- und Nachbereitungsstunde. Und wenn wir dieses Stundenbudget zusammennehmen, und ich wollte nicht mehr arbeiten, nur weil ich ein Projekt in dieser Richtung mache. Ich wollte schauen, kriegen wir es unter? Wir kriegen es unter, es ist nur eine andere Art zu denken. Und das ist aber äußerst schwierig in der Schule zu machen. Und damit sind wir in dem, was du eben machst, man muss politisch arbeiten. Du musst, wenn du sowas machst, da geht's nicht schon um die Sache, um das Konzept. Du musst zu Menschen gehen und du musst eine Allianz schmieden können. Du musst, es muss dann klar sein, dass es wer dafür ist. Du musst das vorbereiten, du musst Bretter bohren. Und das finde ich eine aufregende Arbeit, die ich leider im Gymnasium Braunau nicht gelernt habe. Solche Methoden habe ich leider viel zu wenig drauf. Und damit sind wir bei den Menschen wieder. Stimmt schon, miteinander umgehen zu lernen, miteinander Allianzen einzugehen, auch miteinander richtig zu kommunizieren. Das sind wir jetzt auch bei der Lehrerinnenausbildung. Das lernt man ja nicht nur in der Schule nicht, sondern das lernt man ja, und das ist ja noch schlimmer, auch in der Lehrerinnenausbildung kaum. Also wie rede ich denn überhaupt auf Augenhöhe mit Menschen? Wie rede ich auf Augenhöhe mit Eltern, die in all ihrer Not und Unwissenheit und auch Sorge oder oftmals auch in ihrer Ignoranz und mit ihren vielleicht übereifrigen Helikopteranforderungsprinzipien in die Sprechstunde eilen? Aber wie kann man denn da sauber kommunizieren miteinander? Da sind wir wahrscheinlich wirklich auch das, was Schule ausmacht. Also miteinander umgehen zu lernen, sich zuerst eine eigene Meinung zu bilden. Heute auf Twitter war irgendwie so nett, wo ein Account, den ich sehr schätze, irgendwie ein Statement wiedergegeben hat, dass Bildung ja weniger das Aufnehmen von Fakten ist oder eben das Lesen, sondern eher sich Gedanken über das Gelesene zu machen. Und ich habe dann nur dazu geschrieben und daraus hat sich dann auch eine ganz nette Diskussion kurz entsponnen. Das nutzt aber alles nichts, wenn wir nicht lesen können und das möglichst auch noch sinnerfassend und, Klammer auf, nicht nur lesen können, sondern auch gerne lesen wollen. Also motiviert sind, diese Inhalte auch aufzunehmen und sie anschließend dann hoffentlich ganz zu erfassen und kommunizieren wollen. Das ist ja eine Sache, die man in die Lehrerliste. Wie kann man Menschen dazu bringen, kommunizieren zu wollen? Und das geht ja mit Schrottinhalte nicht. Ja, irgendwie, ich glaube, wir spielen langsam, vielleicht sollte man das einmal spielen, österreichweit, ich packe meinen Rucksack und nehme mit oder packe meinen Koffer und nehme mit und überlegen sozusagen, was wäre so der Lehrer-Rucksack, Lehrerinnen-Rucksack, die Eigenschaften, die Fähigkeiten, die Kenntnisse, die wir alle. Daniel, was ist denn Twitter für dich? Im Moment ist es ein fast übereifriger Aufenthaltsort von mir, ein virtueller, und zugleich bin ich mir dessen bewusst, und das muss man sich auch bewusst sein, es ist ein kleiner, überschaubarer Ort, der nur einen Teil des Lebens abbildet. Aber es ist schon eine spannende Ebene, mit Menschen in Diskussion zu kommen, die man sonst vielleicht nicht erreicht hätte. Es ist mittlerweile auch ein Bestandteil des politischen Tuns. Also ich glaube, dass man auch über Twitter sozusagen diese politischen Allianzen, die du vorher angesprochen hast, auch erreichen kann. Und ich finde Twitter außerdem ist wirklich spannend, auch weil ich ganz anders, als ich das zuvor von Social Media, also ist gleich Facebook, kannte, ist es so, dass wenn ich die Menschen getroffen habe, und das tue ich dann schon noch lieber als Twittern, ist dann schon den Menschen auch wirklich zu begegnen. Wenn ich diese Menschen getroffen habe, dann waren die immer wieder sehr, sehr ähnlich, oder auch mein emotionaler oder kognitiver Zugang zu ihnen hat sich dann sozusagen im wirklichen Treffen auch bestätigt. Also man trifft ja dann doch überwiegend jene, die man irgendwie sehr schätzen gelernt hat, und das hat sich im Real Life eher noch gesteigert, und mittlerweile möchte ich fast sagen, dass ich teilweise auch Freundschaften, Freundinnen und Freundinnen gewonnen habe über diese Plattform. Also es ist ein ganz eigenwilliges Teil, aber man muss schon auch trotzdem, glaube ich, aufpassen, dass man nicht zu viel reinkippt, zu viel Zeit dort verbringt. Ja, aber ist das nicht wunderbar, wenn man etwas gerne tut und sagt, okay, ich muss schauen, dass ich nicht zu viel dran hänge? Nachdem ich fast immer alles mit Bildung assoziiere, fällt mir gleich wieder was dazu ein. Ich habe letzte Woche, das wäre 10 Tage her, glaube ich, habe mich... wäre jetzt eine komplizierte Geschichte, wie ich zu diesem Schüler gekommen bin. Der ist 13 oder 14, schätze ich, und auf jeden Fall Freundinnen und Freunde von mir, wo zwei den auch unterrichten, haben gesagt, geh, red einmal mit dem, findest der sehr grauenhaft dumm. Abgesehen davon, dass ich dieses Wort, wenn ich das schon höre, dass jemand über einen Menschen sagt, oder über einen Schüler, insbesondere bin ich besonders sensibel, der ist einfach deppert oder dumm. Er ist ja nur faul, schon, das ging ja noch. Aber da kriege ich schon einmal so Kabeln, aber wie auch immer. Also ich habe mich gern zusammengesetzt und haben irgendwie geredet, und es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass er die Schule grenzenlos langweilig findet. Das will ich jetzt einmal gar nicht bewerten. Und dann habe ich ihm einfach nur gefragt, was interessiert dich denn eigentlich? Und dann hat er mir halt über die Fußball-WM oder EM, was kommt jetzt? Jetzt werden sich alle gleich. Ich bin leider weit weg. Ich glaube, es ist die Europameisterschaft. Wir haben kurz über Fußball in Frankreich jetzt geredet. Ich weiß nicht, dass es in Frankreich ist. Ich habe dann sofort gesagt, du, ich finde das jetzt wirklich, wirklich spannend. Aber ich sage dir gleich, ich habe wenig Zugang oder wenig Ahnung davon. Da hat er gesagt, ja, super, dann kann ich Ihnen das erklären. Da habe ich gesagt, ja, das finde ich wiederum großartig und bin ja auch, habe ich schon erwähnt, wirklich ziemlich grenzenlos neugierig oder wissbegierig oder interessiert an den Sachen. Dann hat er mir das also sicher eine Dreiviertelstunde, wahrscheinlich war es sogar länger, mit leuchtenden Augen erzählt, hat irgendwie tabellarische Torschützenkönige aus den 70er Jahren aufgeführt, hat mir irgendwelche österreichischen Fußballliga-Ergebnisse und ja, und da war in der Minute, hat dann der noch da eingenetzt und so, hat mir das erzählt, hat überhaupt nicht mehr aufhören können, und ich habe wirklich auch gerne zugehört und habe mir nur gedacht, Leute, der ist, also wenn der dumm ist, dann bin ich der größte Trottel. Jetzt Und das war einfach wirklich spannend, was der für ein faktisches Wissen gehabt hat, was er sofort auf Abruf, einfach nur durch den Umstand, weil ihm das gnadenlos interessiert. Erklären können. Und der hat mir es auch noch erklären können, das hat ihm sicherlich auch Freude gemacht. Wenn er dann noch einen Witz drüber machen kann, dann hat er eh schon die höchste Stufe der Intelligenz. Ich will damit nur anführen, dass ich glaube einfach nicht, dass er dumm ist. Dass nicht jeder Mensch, ich formuliere es positiv, ich bin davon überzeugt, dass einfach jeder Mensch ein Bündel an Talenten, an Fähigkeiten, und der war einfach auch kognitiv hell. Also der hat einfach Sachen hervorragend gemerkt und das offensichtlich über Jahre hinweg, einfach weil es bei ihm halt entsprechend synaptisch mit Begeisterung verbunden und mit lustvollen Zugang verbunden ist. Was mich sehr ärgert, ist das Gymnasium, in das ich gegangen bin. Ich bin 8 Jahre beim Sportunterricht hinten gelaufen im letzten Drittel, und in der 8. Klasse haben wir gedacht, vielleicht kann ich ja laufen, und ich bin allen vorbeigelaufen, wie bei Forrest Gump. Niemand hat mir beigebracht, dass ich eigentlich dass ich eigentlich laufen kann. Und ich bin, also seit diesem Zeitpunkt, das habe ich selbst gefunden, aber ich habe 8 Jahre in dieser gottverdammten Schule gebraucht, es herauszufinden. Und die Zeit war nicht lustig im letzten Drittel, immer da hinten noch troppeln. Und so. Eine Sache hätte ich noch, was ich ein bisschen befürchte bei allen Neuerungen ist, die ich derzeit sehe mit Tafel, die elektronisch ist, mit Lernplattformen, ist diese Abbildung des bestehenden Analogen ins Digitale. Also die elektronische Tafel zementiert eigentlich jetzt, früher hat er es mit Kreide gemacht, aber der Lehrer ist der große Checker, der bestimmt, was geschrieben wird. Die Moodle-Kurse sind mit Passwort geschützt, dass du überhaupt reinkommst, das zementiert das geschlossene Klassenzimmer. Wo ich wirklich im Moment Freiheit erlebe und wirklich abseits der Strukturen, wo Lernen völlig neu gedacht wird und sehr erfolgreich, ist die Podcaster-Szene, die einfach aus allen Ecken Menschen versammelt, die konstruktiv versuchen, Wissen zu vermitteln, Inhalte einfach an die Hörer zu kriegen, abseits von Radiostationen, es braucht nur 2 Headsets, wie wir jetzt sitzen, und den Willen auch miteinander, sich gegenseitig das beizubringen, wie das geht. Kommt ein bisschen aus der deutschen Hacker-Szene, Chaos Computer Club, wo es darum geht, Wissen weiterzugeben. Aber was da an Entwicklung passiert, an Netzwerken, an Treffen, wo Leute zusammenkommen und ihr Wissen austauschen, das ist derartig phänomenal, aber es ist einfach hier die Freiwilligkeit drinnen und es steckt kein Geld drinnen. Das heißt, wir haben in der Schule eigentlich alle 2 Sachen nicht, nämlich es steckt Schweinegeld drinnen und es ist nicht freiwillig, und somit sind wir eigentlich von einer erfolgreichen Entwicklung ausgeschlossen, Daniel. Das ist mein pessimistisches Zwischenergebnis. Es kann nicht funktionieren. Wir sollten das machen, was du machst, dirigieren, ein Café Menschen betreiben, Taxi fahren, Menschen verbinden politisch, aber die Schule eigentlich ist zum Erfolglosigkeit verurteilt. Nein. Alles wird gut. Wir könnten ja auf der Schule einfach das lernen, dass man die Möglichkeiten hat, eben so vieles auszuprobieren, so wie wenn man dich nicht dazu gebracht hat, sozusagen dein offenbar sehr wohl vorhandenes Lauftalent zu leben, dann muss man sich überlegen, was kann man in Strukturen ändern, dass eine gewisse Garantie gegeben ist, dass man genauer auf deine Talente schaut und dir das vorher sagt. Also ich glaube, da gibt es einen Weg zur Digitalisierung. Ich bin kein wirklicher Experte, aber das Thema ist natürlich enorm faszinierend, weil es ja unmittelbar mit einem ganz wichtigen Aspekt verbunden ist, nämlich das Schlagwort Individualisierung. Wie gelingt es uns sozusagen, Schülerinnen und Schüler, Kinder möglichst punktgenau in ihrem Sein zu erwischen und maximal begleiten zu können? Eine Herausforderung, die uns tagtäglich nicht gelingt, wenn wir alleine mit 25 Kindern im Raum sind und jetzt einbilden, wir werden die 25, vielleicht noch statistisch, haben wir dann in der Woche 3 Minuten für jedes Kind zur Verfügung. Aber auch nur, wenn man 2-Stunden-Fach hat, wenn man es 1 Stunde in der Woche hat, dann ist es überhaupt nicht mehr lächerlich. Also wir haben ja überhaupt keine Zeit, uns pro Kind einzulassen im traditionellen Unterricht. Die Digitalisierung eröffnet da einfach Welten, wenn es darum geht, möglichst jedes Kind erfassen zu können. Zwei Gedanken sind mir gerade durch den Kopf gegangen, wie du das gut erzählt hast, und ich teile deine Sorge, dass so wie es jetzt teilweise gelebt wird über die elektronische Tafel und so weiter tatsächlich nur ein bisschen more of the same ist und dass wir aus diesem Kontrollfreak-Daseins der Lehrerin und des Lehrers überhaupt nicht rauskommen. Aber da gibt's auch ganz anderes. Ein Gedanke, der mir sofort gekommen ist, ist alles, was mit Flipped Classroom zu tun hat und was damit mit Entwicklungen verbunden ist. Neben der Podcast, die du erwähnt hast, sind das Lehr- und Lernfilme, alle möglichen Tools, die Kinder auf Abruf zur Verfügung stehen und auch Eltern dabei unterstützen können, das den Kindern zu vermitteln ad hoc, die ihnen Unterrichtssequenzen, Kleinstbestandteile dermaßen genial aufbereitet, wie man das denen näher bringt, das ist wirklich ein Vergnügen, was sich da tut, und das ist ganz, ganz toll. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke, ich war letzte Woche auf diesem großartigen Symposium, das immer wieder die Christiane Spiel mit der Arbeitsgemeinschaft Bildung, die jetzt leider geschlossen wurde, weil sie klassischerweise nach ein paar Jahren diese Arbeitsgemeinschaften schließen und evaluieren, was großartiger Zugang ist, ganz anders als wir sonst von Schule kennen, wo genau nichts geschlossen und evaluiert wird, sondern die Schulexperimente werden auf ewig verschoben. Also da war letzte Woche dieses Symposium und da war ein Teil, wie es um Visionen in die Zukunft ging, den fand ich schon sehr besonders spannend. Der ging über weite Strecken über Teachbots, also kleine Devices, sage ich jetzt mal, das müssen jetzt nicht nur Roboter sein, das sind vielleicht auch ganz, ganz kleine Teile, die sozusagen Kinder und Jugendliche in der Hosentasche oder wie auch immer bei sich haben, in der Schule vor sich setzen, beim Einkaufen mitnehmen und die ihnen höchst individuell beim Lernen helfen können. Das ist mag für manche jetzt erst einmal erschreckend klingen, weil sozusagen Lehrerinnen, Lehrer, so sehr sie teilweise auf ihren Beruf fluchen, was ich nicht verstehen kann, weil es ist der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann, für mich jedenfalls. Lehrer haben dann Angst, unnötig zu werden, sich wegzusubstituieren. Das glaube ich gar nicht, aber wir würden dann sozusagen die Zeit gewinnen, uns eben mit dem Scouten der Talente zu befassen, mit dem Vernetzen von Inhalten, mit dem Bewerten von Informationen. Also da muss sich ja ohnehin ganz, ganz viel drehen und da kann sozusagen die inhaltliche Begleitung durch höchst individuelle kleinste Maschinen, ja, gibt genug, die vielleicht Naturängste dem gegenüber haben. Ich finde das einen ganz spannenden Ansatz, und diese Digitalisierung, um auf den Ausgangspunkt auch an der Stelle wieder zurückzufinden, ist eben, glaube ich, erfolgversprechendster Ansatz, um Kinder möglichst individuell erfassen zu können und von diesem Gleichschaltungselement und Disziplinierungselement, das Schule ja heutzutage noch immer in sich fast schon immanent trägt und das es täglich zu bekämpfen gilt, aus meiner Sicht, um von diesen Elementen wegzukommen. Eltern spielen ja mit. Hast du die Hausübung gemacht? Ja. Hast du auch die Mathematik-Hausübung gemacht? Irgendwas, also am Schluss kommt die Mathematik-Hausübung. Ja, warum Mathematik? Also gerade als Mathematiker, das trifft einem schon, dass gerade Mathematik mit Abstand ein so grauenhaft negativ besetztes Teil ist. Ah, ich wollte das eigentlich noch fertig erzählen von dieser Schülerin, weil es hat nicht damit geendet, dass ich in der ersten Klasse ihr ein sehr positiv meinendes, sehr gut in die Schularbeit geben könnte, sondern vor allem bis zum Ende der vierten, zumindest wo ich das intensiv betrachtet habe. Und ich habe aber dann auch es bis zur Matura jetzt nicht selbst unterrichtet, aber begleitet, beobachtet. Die schrieb nur mehr sehr gute Noten, 1 bis 3. Da hat das eine Erfolgserlebnis gereicht, um sie wirklich dauerhaft zu motivieren. Die hat einfach, also wenn ich es ganz blöd sagen will, hat die zuerst Mathematik gefürchtet und dann geliebt. Und ich sehe es auch noch bei meinem Konzept der 80%, dass dann schon ein sehr gut rauskommen kann. Mhm. Aber der war dann auch immer da. Mhm. Und ich dann immer denke, ist das jetzt wirklich gerechtfertigt? Und ich denke mir, ja, wenn ich die Verantwortung übernehme, ja. Und ich sehe dann oft die roten Flecken in der Notenübersicht und ich sehe dann dieses eine Grün in Physik hervorschimmern mit einem Einser. Und ich glaube, dass auch das wichtig ist. Mhm. Was mich sehr, Wie geht's dir da in deinem Lehrerinnenumfeld? Gut, wir sind sehr bunte Vögel, die alle eigentlich recht in eine Richtung schauen. Wir möchten, dass die Leute was lernen und die Matura machen und wir wollen nicht deppert sein, weil das ist der zweite Bildungsweg und es wird der letzte sein, wenn wir die rausekeln. Mhm. Weil ich habe in Musik wirklich viel verlangt, auch oft, aber oftmals ganz vielschichtig. Ja, das heißt, die Beteiligung am Musizieren, am Singen, wie auch immer, aber schon auch inhaltlich. Aber ich habe dann auch als bewusste Entscheidung, und auch dazu bekenne ich mich gerne, wer immer mich Ja, ich habe es sehr gut und gut verteilt und bin davon auch überzeugt, dass das, und ich habe trotzdem nie das Gefühl gehabt, ich schenke eine Note hin, weil alle haben auf ihre Art und Weise etwas beigetragen und zwar ganz toll und engagiert. Da möchte ich an dieser Stelle kurz den Bildungssprecher der FPÖ, den Rosenkranz. Wie ist der Vorname? Walter. Walter Rosenkranz, mit dem ich ein Lob und Tadel über Bildung gesprochen hat. Und er hat mir was sehr Nettes erzählt. In Chemie war er nicht sehr gut, aber er hat sehr gerne im Rahmenprogramm für die Chemie-Olympiade Gitarre gespielt. Ist nämlich ein Gitarrenlehrer dann auch geworden. Und das finde ich sehr hübsch, dass einerseits die Partei eigentlich sagt, homogene Klassen, homogene Gruppen als Ziel, aber er selbst eigentlich sehr davon Freude mitgetragen hat, dass jeder eigentlich das beitragen kann, was gut ist. Das finde ich immer schön, wenn sich Dinge verbinden. Was mich sehr rührt zum Beispiel ist, in diesem Physikunterricht mit diesen 80%, ich habe dann die Leute bei mir, mit denen ich arbeiten kann und wir ich schaue, dass jeder von ihnen eine Forschungsfrage stellt und zwar eine Frage an die Natur. Da kommen die wildesten Fragen, eigentlich immer die sozial gewünschten, was wird der Lehrer von mir erwarten, welche Fragen. Dann kommen, wenn das einmal aussortiert ist oder versucht irgendwie anzusprechen, kommen Fragen wie, warum gibt's Krieg in der Welt? Und ich sage, das werden wir bis Notenschluss nicht rausfinden. Also dann, und immer dieses Reduzieren plötzlich auf Fragen an die Natur, die ich stellen kann, aber auch dann ablesen kann. Man wählt dann die Methode, mit der ich das ablesen kann. Ich kann nicht sagen, warum die Schnecke kriecht, aber ich kann sagen, wie sie kriecht. Methode auf den Boden legen, zuschauen, filmen, aufzeichnen und dann beschreibe ich, wie sie kriecht. Und das heißt, diese Handlungskompetenz, und jetzt verwende ich absichtlich dieses Wort, wieder zurück zu den Schülern zu bringen, dass sie selbst mit ihrer Umgebung in Auseinandersetzung treten können und sie das selbst aber machen können und keinen Lehrer, kein System, keine Wirtschaft und nicht irgendein Gerät brauchen. Was ich da an, wo, also ich bemerke da, wo ich die Leute abhole, in einer rührenden Welt voller Magie, voller kann ich das? Nein, das darf ich nicht. Und auf einmal wird's ruhig. Das heißt, zu sehen, wo eigentlich die Menschen, die mit mir ein Leben teilen, nämlich in diesem Fall sind es die Schüler, diese eine Stunde, eigentlich in ihren Welten zu Hause sind, rührt mich wirklich zutiefst. Also ich denke, ich hätte mir das auch gewünscht, dass mein Turnlehrer in irgendeiner Weise begriffen hätte, wo ich bin oder nur mal gesehen hätte, wo ich bin. Aber das war der berühmte Turnlehrer von der SS und ich glaube, die haben das alle nicht wirklich erlebt, wie das ist, wenn jemand wissen möchte, wo ich bin. Da sind wir wieder bei der Frage nach dem Können und dem Wollen wahrscheinlich. Also, wie schon vorher gesagt, und ich glaube oder spüre, wir sind uns da einig, das müssen Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Professionalität einmal wollen, zu erfahren, wo ihre Schülerinnen und Schüler denn eigentlich wirklich stehen und sind und vielleicht auch, wo sie emotional stehen und sind. Die Frage nach dem Können stellt sich aber natürlich wieder über diese Strukturfrage, die wir ja angeblich bitte nicht behandeln sollen, was sondern ähnlich über Inhalte. Na, was ich vorher gesagt habe, dass ich immer wieder gesagt habe, jetzt kümmert sich nicht so viel um die Struktur, redet man doch über Inhalte, wo ich mir immer denke, naja, erklärt es mir den Unterschied, weil das beides voneinander zu denken und zu trennen ist ja ein Unfug. Struktur ist, welche Struktur Schule, wäre welche Form, zum Beispiel, welche Zeit steht mir an der Stelle pro Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Also, dass es mir eben möglich ist, nicht nur diesen 50 Minuten Häufchen zu denken, sondern dass es mir möglich ist, auch in einem anders strukturierten Unterrichtsdenken und Tun intensiver Zeit mit den Schülerinnen und Schülern zu verbringen und so wie du sagst, einfach hineinzuspüren, hineinzuhören, auch dass ich mich öffne. Ich glaube, die Schülerinnen haben auch ein gewisses Recht zu erfahren, wo wir stehen und wo wir sind, wo wir auch herkommen, wo wir vielleicht hinwollen. Das ist auch interessant, ja. Und die andere Richtung. Da sind wir auch dabei, dass ich finde es wunderbar, dein Schneckenbeispiel. Was heißt denn das? Das heißt, dass wir Bildung wohl zumindest streckenweise auch wieder auf das eigentlich wirklich auf das Grundlegende reduzieren sollen. Da wünschte ich mir halt auch den breiten Diskurs, was das ist, weil ich bin nicht so vermessen, dass ich mir denke, ich sage jetzt, was grundlegend notwendig ist und was nicht. Ja, richtig. Das, Das ist der einer der vielen Diskurse eigentlich, die dringend einzufordern sind. Dieses also das Reduzieren, was genau, was ist denn wirklich wichtig. Für uns. Also für uns jetzt mal, und aber natürlich dann auch nochmal, was ist denn für dich, Schülerinnen, Schüler, wichtig? Also auch die Kinder und Jugendlichen dazu begleiten oder anleiten, hast du vorher gesagt, auch für sich selbst rauszufinden, was wichtig ist. Und der zweite Bestandteil neben dieser Reduktion auf das Wesentliche, wie ich das gerne nennen würde, wäre auch das Erfassen mit allen Sinnen. Also dann wirklich sich ja auf den Boden zu legen, ganz nah zur Schnecke hinzuroppen und zu schauen, wie sie in den Wellenbewegungen ihren Körper vorwärts bewegt und so über Ausnutzung von physikalischen Kräften, also Anhaftung und Reibung und Widerstand oder wie auch immer, ihr gelingt, einfach vorwärts zu kommen. Aber es ist mir dann noch wichtig, dass diese Sinne auch diese religiösen Sinne beinhalten, weil gerade wir haben jetzt sehr viele Menschen mit muslimischem Hintergrund, die dann auch wirklich bei der Matura oft gefragt werden in Biologie, Evolution, wie ist der Mensch entstanden, dann müssen sie das eine sagen und in der islamischen Religion müssen sie dann was anderes sagen. Aber das kann man in diesen Physik oder die Fragen an die Natur auch verbinden, denn praktisch, was ist denn die wissenschaftliche Methode? Das ist das, was wir so definieren. Es gibt ja sehr viel außerhalb dieser wissenschaftlichen Methode, so wie bei Ja, natürlich gibt es ja auch Essen jenseits dieser Kriterien der Biowirtschaft. Und auf einmal tritt eine Erleichterung an. Sie müssen diese göttlichen Aspekte nicht aufgeben. Wissenschaft ist eine reine, ist eine Art, die Welt zu sehen. Und das aber abzugrenzen und zu lernen, finde ich extrem wichtig, gerade jetzt, aber nicht gegeneinander auszutauschen. Ja? Das finde ich eine schöne Veränderung des Fachs Physik im Moment. Du hast vorher recht schön über die Fächer geredet oder ob wir sie nicht durch Themen teilweise damit substituieren können. Das bringt mich dazu, dass wir, glaube ich schon. Ich könnte jetzt nicht ad hoc sagen, ob es gescheit ist, zuerst sozusagen über das Loch graben im Boden zu reden und daran anschließend die biologischen Folgen zu ziehen und was heißt denn das bis zum Unterbau zu einer Zelle oder was ist ein Mitochondrium oder was auch immer. Und dann erst die Fächer oder die Einzel, so wie du gesagt hast, wenn dann jemand Spezialinteressen hat, dann könnte man ihn noch näher hinführen zu diesen Einzelfächern. Oder ob es vielleicht andersrum auch Sinn machte, dass wir zuerst die Fächer, wie sie halt im traditionellen Fächerkanon entstanden sind, in den Grundzügen den Kindern zu vermitteln, den Menschen zu vermitteln, dass sie quasi sowas Ähnliches haben wie ein Säulensystem oder Grundfesten eines Bildungshauses. Aber sonst bin ich natürlich bei dir, diese Grundfesten allein machen noch kein Haus aus. Viel wichtiger ist sozusagen das, wenn ich so sagen darf, das Dach über den Kopf zu haben, wo es dann eben auch heißt, was sind denn die Querbeziehungen der einzelnen Disziplinen, der einzelnen Fächer untereinander und wo dann eben auch so Widersprüche zwischen den Naturwissenschaften oder den Geisteswissenschaften, die von der gleichen Sache reden und trotzdem was Unterschiedliches meinen, aufzuklären, indem man einfach sich bewusst wird, dass man, wenn man von unterschiedlichen Blickwinkeln auf eine Sache schaut, manchmal zu einem anderen Ergebnis kommen kann. Das sieht man ja im tagtäglichen, auch politischen Umfeld. Wenn wir uns alleine die Wahl des Bundespräsidenten anschauen, dann blicken wir ja ohne Wenn und Aber auf das gleiche punktuelle Erlebnis am 23. Mai, ausgezählt 24 oder 22 und ausgezählt 23, sowas. Und trotzdem gibt es wahrscheinlich noch viel mehr als zwei mögliche Blickrichtungen, die in der Tat zu einem anderen Ergebnis kommen. Und jetzt ist die Frage, wie lösen wir diese Bipolarität an der Stelle auf? Und da sind eben verschiedene Disziplinen wieder zurück zur Schule gut geeignet, dass wir einen chemischen, biologischen Aspekt der Geschichte der Menschheit haben und trotzdem einen religiösen Blick darauf, wo dann Darwin und Gott sozusagen miteinander hadern, wie denn das jetzt war in der Entstehung des Menschen. Also war das jetzt mit Adam und Eva oder war das dann doch nicht so punktuell oder was heißt denn das? Und das macht ja dann in meinem Verständnis zumindest auch höhere Bildung oder das Denken aus, dass wir eben, so wie du das schön gesagt hast, diesen Widerspruch, der sich jetzt vielleicht anhand deiner muslimischen Schülerin im in der Frage der Weltgeschichte oder in der Frage nach anderen ergeben könnte, auflösen hilft auch für sich selbst, dass eben Religion und Naturwissenschaften noch einmal konkret auf das Gleiche hinschauen und trotzdem, weil einer von links und einer von rechts oder einer von oben und einer von unten schaut, zu einem anderen Blickwinkel kommt. Und was heißt denn der Blick auf diese beiden Hälften für das Gesamte? Das sind schon spannende Fragen. Daniel, ich finde Kontakte mit Menschen eigentlich anstrengend, weil es für mich immer anstrengend ist, jemanden zu treffen und ihm zu reden, aber mir geht's dann nachher immer, fühle ich mich immer so viel besser und ich würde nicht sagen, ich bin befreit, nein, es ist etwas dazugekommen, es ist nicht was weggekommen, sondern es ist was dazugekommen. Ist das für dich auch so? Deine Geschichte ist so voller Begegnungen mit Menschen. Befreit dich das oder kommt was dazu? Oder ist dir gar nicht anstrengend? Oh, doch, ich erinnere mich ganz am Anfang meiner Unterrichtstätigkeit, habe ich ja auch in einer Hauptschule damals noch am Schöpfeck unterrichtet. Wunderbar war das. Ich habe nur Musik unterrichtet und bin mir jeden Nachmittag vorgekommen wie ein ausgesaugter Schwamm, weil in dem spezifischen Umfeld oder in dem Setting halt dann auch ganz viele Kinder dabei waren, die sichtbar emotional aufholungsbedürftig waren, also die einfach aufgelebt sind, wenn sie gespürt haben, dass man sie jetzt wirklich einfach gerade mag oder wertschätzt, wie auch immer. Und auch sonst, wenn du viel mit Menschen zu tun hast, das ist immer auch ermüdend sozusagen. Aber mir geht's dann ähnlich wie dir und ich möchte es nicht missen. Ich habe letztes Jahr im Zuge des Wahlkampfes für die Wien-Wahl hatten wir ein Format, da ging ich in ganz, ganz viele Parks in Wien, bewusst auch ganz verstärkt eben nicht in die klassisch grünen Bezirke, sondern wo ich schon auch war, aber mir war es einfach auch sehr wichtig. Frag Daniel, gell? Sagst, das ist schon nochmal ein Unterschied, weil ich jemand, der Antworten gibt, aber jemand, der gern, oder ich glaube jetzt nicht allein die Antworten zu kennen, aber ich höre wirklich gern zu. Es hieß Sachs-Landau und war halt sehr gern eben auch im 11., im 15., 16., halt in, jetzt vielleicht auch in den Bezirken, wo man jetzt grün nicht unmittelbar vermutet, in diesen Parks. Und da gab's unzählige, wunderbare Gespräche, durchaus auch anstrengend, weil wenn man sich intensiv auf den anderen einlässt, dann ist das immer auch anstrengend, im guten Sinn des Wortes, aber ist schon anstrengend. Aber das ist ja Anstrengung, um kurz zu werden, ist ja, also nochmal, wenn ich auf die ganz kleinen Kinder investiere, dann strengen sich ja die nicht von ungefähr gern an. Also Anstrengung ist ja was Wunderbares. Also deswegen kann ich ja das auch immer hören, dass mit diesen Einengung auf den Leistungsbegriff auf die eine oder andere politische Seite, weil Leistung, wenn man sie nicht eng definiert, wollen Kinder Menschen ohnehin erbringen. Davon bin ich nicht nur überzeugt, sondern das lässt sich, glaube ich, zahllos belegen. Aber natürlich ist es anstrengend, mit den Menschen zu reden, aber das waren einfach wunderbare Begegnungen und ich möchte wirklich wortwörtlich keine einzige davon missen, auch wenn ich an manchen manchmal tagelang noch kauen mussten, weil es auch ganz klare, erstens mal harte persönliche Schicksale auch waren, die dann teilweise erzählt wurden, wo man dann auch manchmal merken musste, man kann vielleicht auch viel weniger noch helfen, als man eh schon gehofft hat. Ganz ein klein Glitze, wenig konnte man vielleicht irgendwie auch weiterhelfen, hoffentlich, aber oftmals steht man ja auch da mit offenem Mund und denkt sich, boah, was ist das für ein Rucksack, den du trägst? Und ich kann dem Moment leider nicht einmal auch nur irgendwas ein bisschen abnehmen. Ich kann dir vielleicht zeigen, wo der Rucksack ein bisschen leichter wird im Idealfall, aber selbst das gelingt nicht immer. Und da kaut man dann schon dran. Also so abgebrüht bin ich nicht, werde ich hoffentlich auch nie, dass mir das dann irgendwie wurscht wäre, sondern da darf ich schon bei manchen Sachen längere Zeit damit emotional und gedanklich auch verbracht, aber großartige Begegnungen. Und auch sonst, also jetzt auch im Lokal, wenn ich Menschen begegne oder selbst, bin schon jemand, der gern auch Kontakte mit Menschen hat, so warum? Wie du auch. Ja, ich erlebe es auch tatsächlich als bereichernd, ich erlebe es als das, was uns Menschen ausmacht. Ich könnte es mir ohne dem nicht vorstellen. Und jetzt nochmal im politischen Ablauf glaube ich auch, dass wenn es überhaupt sowas wie eine Legitimation für politisches Tun gäbe oder gibt, dann liegt sie wohl primär daran, dass man zuerst mit dem Menschen redet, was sie denn wirklich bewegt, was sie beschäftigt, was sie zuallererst brauchen wollen, weil sonst bleiben wir immer nur im Vermuteten. Jetzt weiß ich schon, ich werde nie umfassend mit allen Menschen jetzt auch nur in Wien oder noch nur im Bezirk oder nur in meiner Gasse reden können. Aber mit möglichst vielen Menschen zu reden heißt auch, deren Realitäten kennenzulernen. Und da fand und finde ich es immer schon besonders wichtig, auch mit den Menschen zu reden, mit denen ich nicht tagtäglich zusammenbreche, also durchaus auch über Grenzen hinweg ganz besonders gerne auch Menschen, die Arbeiterinnen, Arbeiter, Lehrlinge, auch sein Thema, das wir im Bildungskontext ganz gern vergessen, wie es uns endlich gelingt, auch diese Art von Wertschätzung dieser Tätigkeit zu bringen, das sage ich bewusst auch immer in die grüne Richtung, mein Wunsch, dass wir auch diese Gleichwertigkeit der Lebenswegentscheidung stärker betonen und auch reale Angebote machen an Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer nach 15 entschieden haben, die Schule abzubrechen. Also wir sind ja da eh immer so Matura, Oberstufen, universitär lastig und das bildet halt nur einen Teil der Realität der Leute ab. Ich wollte mit 14 in Wien die Gartenbauschule machen, hat mein Vater gesagt, das kannst du mal studieren, hat mich nicht nach Wien, das war ihm noch zu früh, hat mir immer ein bisschen leid getan, ich weiß nicht, wie es mein Leben entwickelt hätte, wie hätte ich das gemacht, aber das war für uns keine Option, praktisch so ins Handwerkliche auszusteigen oder in diese Richtung. Das ist so schon auch Familien, es trägt auf der anderen Seite, da bin ich jetzt nicht negativ. Also solche Familiensichten sind ja auch ein gutes Floß auf den Wässern unseres Lebens. Schön gesagt, ja. Zu Traditionen in den Familien, ja. Wenn man halt nicht immer der Letzte in der Reihe ist, also auf den soll er hinschimpfen, wenn das Boot nicht so richtig fährt. Wir waren irgendwie, glaube ich, beide die Ersten, die studiert haben bei uns, studieren konnten. Auch so klassisch halt als Kind oder Schulkind der 70er Jahre. Auch natürlich ein bisschen finanziell Kreisky ermöglicht sozusagen, sonst wäre es wahrscheinlich bei uns auch nicht gegangen. Das prägt einem schon auch ein bisschen. Also bei uns war es eben gar nicht Usus, wenn ich auch vorher schon zu Recht davon geredet habe, dass die Eltern beide, ich glaube auch in einem umfassenden Sinn gebildet waren, wissend waren und gutfühlend waren, so waren sie einfach nicht universitär gebildet. Also das war schon außergewöhnlich, dass sie uns beiden das ermöglicht haben, auch eben auch finanziert haben. Das ist ja, auch wenn wir beide nebenbei was gemacht haben, ist es ja nicht selbstverständlich, dass man sozusagen die jungen Leute so lange auch vom Erwerbsleben ausspart und das selbst finanziert. Also da gibt schon eine ganz große Dankbarkeit gegenüber unseren Eltern. Ich glaube, Daniel, wir sind jetzt um den Tisch gegangen. Nachdem es ein runder Tisch ist. Stimmt, hat uns in ganz spannende Gefilde geführt, die auch für mich teilweise Neuland waren. Also, schon? Ja, man ist ja immer geneigt, dass man eh schon alles irgendwann einmal durchdiskutiert hat, dann kommt man drauf nah. Na, Gott sei Dank. Und wie gesagt, das ist auch für mich ein bisschen Neuland, auch verstärkt über die eigene Herkunft oder die Wege zu erinnern. Naja. Es gibt dem ja eine Farbe, und vielleicht liegt die Farbe auch wirklich dann oft auch in der Vergangenheit. Also die Zukunft macht man schon dann auch alleine auch, finde ich. Also wo man dann selbst hingeht, das hätten sie sich nie einfallen lassen, die Systeme, aus denen man kommt. Wer weiß. Stimmt. Danke auf jeden Fall. Ich bedanke mich für das Gespräch. Wir haben jetzt 1 Stunde und 42 Minuten gesprochen. Also das ist sicher nicht Radio und ist sicher nicht Fernsehen. Das wäre 1 Minute und 42 Sekunden. Wir werden da Kapitelmarken drüber hängen. Das heißt, man kann gezielt ein Thema ansteuern. Aber es ist, finde ich, eine schöne Möglichkeit, dich kennengelernt zu haben im Gespräch. Und es ist für Leute, die sich vielleicht auch für dich interessieren, wie du sprichst, wenn du gezwungen bist, auf meinen Blödsinn zu antworten. einfach dich kennenzulernen, und das war's. Das ist die Stärke von Podcasts, also miteinander zu reden. Danke für mich, Lothar. Gar kein Blödsinn, ganz spannende Fragen. Danke für das Gespräch, ja.